Melons! Ahoi, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Merlin. Mein Name ist Joe. Und ihr hört gerade Uncommon Taste Podcast. Zu finden unter www.uncommontaste.de. Ja, die 50. Folge erwartet euch heute. Ein kleines weiteres Jubiläum, nachdem wir ja auch schon 2 Jahre hinter uns haben, haben wir jetzt die 50. Folge geschafft. Tatsächlich relativ spektakulär immer noch für uns, glaube ich. Wir haben es schon oft genug gesagt. Wir haben nicht damit gerechnet, dass das so lange gut geht, aber irgendwie hat sich zu einer Routine entwickelt und deswegen ziehen wir es einfach nach wie vor durch. Macht natürlich immer noch mega viel Spaß auf jeden Fall, von daher nicht falsch verstehen. Aber trotzdem glaube ich ja, hätte nicht gedacht, dass wir das so lange aushalten. Diese Woche hatten wir so einiges vor mit der 50. Folge. Leider ist uns kurzfristig ein Gast abgesprungen aus terminlichen Gründen. Und das bedeutet, wir mussten kurzfristig unser Hauptthema umdisponieren. Was wir eigentlich vorhatten in der Folge, wird auf jeden Fall noch passieren in Zukunft. Das muss allerdings noch ein bisschen warten. Heute machen wir dadurch einfach ein bisschen persönlicheres Thema, haben wir uns gedacht, weil das ja eigentlich auch zur 50. Folge ganz gut passt. Aber bevor wir dann einsteigen und ich so ein bisschen sage, worum es heute gehen soll, vielleicht erstmal wie immer die Frage, Joe, wie geht's dir derzeit mit der jetzt aufkommenden Erkältungssaison und Masterarbeitsstress und allem drum und dran und Final Fantasy 14 natürlich? Ja, ich würde sagen, mein Wohlbefinden ist gerade momentan so wie Tag und Nacht. Also morgens, wenn ich oder nachmittags, wenn ich Masterarbeit schreibe, ist es nicht so gut. Und abends, wenn ich dann nach Eorzea abtauchen kann, ist sie wieder sehr gut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, da ist der Eskapismus ja schon auf ganz hohem Niveau. Ich muss nachgeben auf dich. Es stand ja schon auf der Verpackung hin drauf. Do you want to escape reality? Ich habe gesagt, ja. Yes, please. Nee, also mir geht's ja einigermaßen ganz normal, würde ich sagen. Gibt's natürlich seine Up und Downs. Aber wie Mer schon gesagt hat, ich verbringe momentan sehr viel Zeit in Final Fantasy 14. Vielleicht mehr, also als ich Spielzeit eigentlich sollte. Deine volle Spielzeit eigentlich, ja. Ja, aber es macht sehr viel Spaß, mehr als ich es erwartet habe. Und ich weiß nicht, ich habe zumindest nicht vor, in den nächsten Zeit aufzuhören, vor allem da jetzt Merlin auch noch angefangen hat zu spielen. Ja, ich weiß auch nicht. Ja, keine Ahnung, ja, du hast mich dann doch einigermaßen überzeugt. Ich meine, jeder, der schon länger zuhört, weiß das ja, dass ich einigermaßen affin für MMOs auch bin, zumindest immer für eine Zeit lang. Also ich bin nicht so ein klassischer MMO-Spieler im Sinne von, ich mag MMOs, weil ich da gerne monatelang drin verschwinde, sondern ich mag immer so die ersten, weiß ich was, die erste Hälfte des Levels, vielleicht ein bisschen darüber hinaus, vielleicht auch maximal irgendwie mal einen Charakter auf Maximallevel ziehen, irgendwie mal die ganze Spielwelt erleben. Ich finde dann MMOs immer noch faszinierend, was für eine exorbitant große Spielwelt sie bieten und was man eben da auch alles erleben kann. Den sozialen Aspekt mag ich auch ganz gerne, aber im Normalfall ist es bei mir alles relativ schnell dann wieder vorbei mit dem Spaß. Mal sehen, wie das jetzt bei Final Fantasy 14 wird, aber da Final Fantasy 14 jetzt auch gerade für einen Zehner bei Steam irgendwie im Angebot war und ich hatte ja mir schon irgendwie die Testversion mal runtergeladen, nur zum Ausprobieren. Ich gesagt, naja, für einen Zehner, wenn ich da monatelang Spaß habe, hat sich die Investition auch gelohnt, also weil man ja auch 30 Freitage kriegt. 30 Freitage. 30 freie Tage Spielzeit. Und ja, jetzt sind wir zusammen unterwegs und das macht tatsächlich schon eine Menge Laune. Ich meine, das ist das klassische MMO-Prinzip, wenn wir beiden halt zusammen im Skype hängen und irgendwie durch den Dungeon brettern, das macht einfach Spaß auf jeden Fall. Wir haben eine sehr angenehme, lustige, entspannte Gilde und entsprechend, ja, so die nächste Zeit werde ich da garantiert auch mal beschäftigt sein. Das passt außerdem auch gut in meinen Tagesablauf, weil ich bin eigentlich den restlichen Tag meistens mit anderem Kram beschäftigt. Und so die Zeit, wenn du dann anfängst zu spielen, so ab 11 Uhr abends ungefähr, ist auch die Zeit, wo ich dann ungefähr Zeit habe. Sodass wir eigentlich dann zur selben Zeit ungefähr da landen und dann bis nachts spielen und dann, ja, nicht ganz zur selben Zeit ins Bett gehen. Du bist, glaube ich, immer ein bisschen später im Bett als ich, aber. Ja, ja, aber. Schon so unsere Nächte dann quasi da gemeinsam verbringen. Das macht schon eine Menge Laune auf jeden Fall. Vor allem unsere erste Cross-Platform-Play-Erfahrung. Stimmt, ja. Portal 2 steht ja auch demnächst an, weil das wollen wir auch mal Cross-Platform ausprobieren. Das ist jetzt auch Cross-Platform. Ich habe das Gefühl, hier merkt man es nicht so. Ich glaube, bei Portal 2 wird uns vielleicht noch ein bisschen mehr auffallen. Aber es ist halt der, wie soll ich sagen, die Tatsache, dass man es nicht merkt, zeigt ja eigentlich nur, dass es so gut funktionieren könnte. Also. Ja, 100% auf jeden Fall. Ich meine, man merkt halt eine Kleinigkeit, wenn du zum Beispiel in einem Dungeon tankst oder so ein Kram und ich mal nachfrage, wie das eigentlich funktioniert, dass du irgendwie Viecher markierst und so ein Kram. Also ich merke natürlich schon, dass du anders spielst. Gleichzeitig könntest du natürlich aber trotzdem vor deinem Rechner sitzen und einmal mit dem Controller spielen. Das würde ja auf selbe hinauslaufen. Was tatsächlich cool ist, muss ich sagen, ist, dass Skype über Vita so gut funktioniert. Das ist eigentlich Beste an der ganzen Geschichte, weil du einfach deine Vita mit Skype anschmeißt, die direkt neben dir aufs Bett legst, ohne dass du auch nur ein Headset auf hast und einfach wir super entspannt skypen können und das ist eine sehr, sehr gute Qualität hat tatsächlich. Ja, ich bin auch sehr zufrieden mit dem Mikrofon der Vita. Also bevor ich das Skype hier auf Vita benutze, dachte ich, naja, ist halt ein komisches Mikrofon. Ich meine, wenn ich das mal vergleiche mit meinem Laptop-Mikrofon, das absolut schrecklich ist. Ja. Also sehr zufriedenstellend. Definitiv, das funktioniert schon sehr gut, ja. Dann würde ich sagen, gehen wir so ein bisschen über in das, was wir heute machen wollen. Da es eben die Jubiläumsfolge ist und wir uns entsprechend, wie ich schon gesagt habe, auch ein etwas persönlicheres Thema ausgesucht haben, haben wir auch beschlossen, wir machen diese Woche, wie wir das ja schon öfters machen, keine News. Wir werden auch keine Tasties haben, wir werden uns einfach nur auf eine reine Hauptthema-Diskussion in Anführungsstrichen fixieren. Ich glaube, es ist tatsächlich super interessant und spannend und wir haben auch schon ein bisschen drüber geredet und es hat auch schon eine Menge Spaß gemacht auf jeden Fall. So in der Diskussion im Vorhinein quasi. Grundlegend wollen wir uns heute so ein bisschen quasi etwas subjektiver einem Thema nähern und vor allem eben auch dann dadurch ein Thema nehmen, das uns quasi auch beide direkt betrifft. Und zwar wollen wir uns so ein bisschen eigentlich mit unserer Vergangenheit, unserer Gegenwart, unserer Zukunft im Gaming beschäftigen. Wir haben so ein paar kleinere Themen in letzter Zeit irgendwie auch in den News mal gesehen, die uns tatsächlich ein bisschen inspiriert haben. Grundlegend sind das so drei Oberthemen quasi, die wir dann in eine große Diskussion zusammenfassen werden, weil es sich auch relativ gut anbietet. Zum einen haben wir festgestellt, als wir letztens mal so ein bisschen über unser Gaming-Hobby auch quasi in Bezug auf unseren Freundeskreis geredet haben, dass wir mittlerweile, also ich meine, wir haben derzeit, muss man sagen, gar nicht so krass viele Gamer-Freunde in unserem Freundeskreis. Das ist jetzt nicht einfach die Tatsache, dass wir quasi einfach einen nicht groß spielenden Freundeskreis haben und quasi einfach, ja, ne, wir sind Nerds und unsere Freunde eher nicht, sondern es liegt hauptsächlich daran, dass es genug Leute gibt, gerade auch in meinem Freundeskreis, habe ich dann festgestellt, die einfach mittlerweile nicht mehr spielen, die früher viel gespielt haben, aber nicht mehr spielen. Das heißt, es ist nicht so, dass wir einfach keine Gamer-Freunde haben, sondern wir haben sehr viele Ex-Gamer-Freunde quasi, was ein sehr trauriger Zustand ist. Wir haben da ein bisschen drüber schon geredet, das werden wir jetzt auch eben in der Folge tun, warum das vielleicht einfach ein bisschen der Fall ist, warum es eben auch Unterschiede da in der Hinsicht gibt, ob es wirklich sowas gibt wie zu alt sein fürs Game, ob das einfach ein Teil der Entwicklung ist, ob das vielleicht auch einfach mit fehlender Zeit zu tun hat. All diese Dinge werden wir auf jeden Fall als erstes mal besprechen und damit auch so ein bisschen vielleicht in unsere Vergangenheit gehen, um zu sehen, wie es einfach früher ein bisschen auch im Unterschied dazu war und wie es früher halt normal war, auch dass alle gespielt haben. Daraus werden wir dann ins nächste Thema gehen, was so ein bisschen unsere Zukunft ist und quasi eben auch so ein bisschen rückbesinnt auf unsere Vergangenheit. Wir haben ja schon öfter mal festgestellt, dass es natürlich einfach jetzt derzeit mit unserer Generation so das kleine Problem gibt, dass unsere Eltern nicht groß gespielt haben im Normalfall und deswegen kein Verständnis dafür herrschen und wir deswegen damals in so einem kleinen Vakuum, was es anging, quasi einfach vor uns hingespielt haben. Es geht einfach darum, was würden wir tun oder was werden wir tun, wenn irgendwann mal unsere Kinder da sind, wenn wir mal Familie gegründet haben, werden wir unsere Kinder ermutigen zu spielen, werden wir sie dabei auch anleiten, werden wir ihnen irgendwie Dinge an die Hand geben, werden wir das stark kontrollieren, werden wir sie vielleicht einfach nur ganz frei spielen lassen. Inwiefern ist man quasi als Gamer dann auch einfach ein etwas anderes Elternteil für seine Kinder? Weil man eben selbst Gamer ist und damit eben vielleicht auch ein ganz anderes Verständnis für ein potenzielles Hobby der Kinder. Ich meine, bei uns beiden ist irgendwie klar, dass wir es auf jeden Fall irgendwie ermutigen werden. Für uns ist offensichtlich das größte und wichtigste Hobby, das wir zum Teil ja fast nicht mehr Hobby nennen können in unserem Leben. Sohn, du willst Fußball spielen? Hier. Ich zeig dir mal. Richtig. Wie wir quasi damit umgehen werden. Und dann gehen wir nochmal einen Schritt weiter und dann beschäftigen wir uns mit der Frage, da wir jetzt so langsam auf eine Generation zugehen, die demnächst vielleicht sogar schon das Rentenalter erreicht und trotzdem schon in ihrer Jugend gespielt hat. Ich meine, da sind wir noch ein Stück weit von entfernt. Und gerade diese Leute, von denen wir jetzt reden, von denen das tatsächlich in den nächsten 5 bis, na, sagen wir mal so 10, 15 Jahren der Fall ist. Natürlich einfach auch vielleicht so ein bisschen auf uns bezogen so und vielleicht auch die knapp die Generation vor uns oder nicht Generation, so kann man es ja nicht ganz nennen, aber eben so unsere älteren Geschwister, so 5, 6 Jahre vielleicht nochmal älter, irgendwie sowas, also die noch so ein bisschen weiter wirklich tatsächlich in diesem Gaming-Ding drinstecken. Was passiert eigentlich, wenn wir irgendwann mal in einem Rentenalter sind, wenn wir irgendwann mal einfach die älteste Zielgruppe im Gaming sind? Ich meine, derzeit haben wir sowas nicht. Derzeit müssen wir keine Spiele auf eine ältere Gesellschaft quasi catern, die tatsächlich irgendwie einen so großen Abstand irgendwie zu unserer jetzigen Generation und unserer jetzigen Jugendlichen quasi haben, dass man tatsächlich sagen müsste, dass die gegebenenfalls auch andere Geschmäcker haben. Das werden wir irgendwann haben, diese Situation. Und wir stellen uns so ein bisschen die Frage, was passiert, wenn wir irgendwann mal in dem Bereich sind? Nicht nur grundlegend die Frage aus Industriesicht, was müsste sich oder was wird sich vielleicht ändern mit einer immer älteren werdenden Gamerschaft? Wird sich vielleicht einfach da tatsächlich auch eine Verschiebung in Genres bemerkbar machen? Wird man sehen, dass man vielleicht einfach auch einen viel größeren Teil der Spiele eben speziell in diese Richtung catern und damit eine komplett neue Zielgruppe erschließt. Und vor allem auch die Frage für uns einfach, was ist uns an Spielen wichtig? Wird man immer einfach solche kompetitiven Spiele wie zum Beispiel schnelle Shooter oder sowas spielen können? Was ist, wenn die Reaktionen irgendwann nachlassen? Wenn es einfach ein bisschen schwerer ist zu spielen, wird man dann eher geruhsamer, fallen gewisse Genres für uns weg? Verändern sich gewisse Genres auch einfach und passen sich quasi dann der Zielgruppe an? Wird es später auch Shooter geben für Leute nicht mehr ganz so schnellen Reaktionszeiten? All diese Dinge sind, glaube ich, so ein bisschen dann der Abschluss des Themas und wie sich da heraushören lässt, geht es uns tatsächlich hauptsächlich um, ja, wie gesagt, so ein bisschen persönlichen Überblick über das, was bei uns so die Gegenwart ist und so ein bisschen die Zukunft, worüber wir uns Gedanken machen, was irgendwie die Zukunft für uns als Gamer so ein bisschen bedeuten könnte. Super spannende Themen, wie ich finde, auf jeden Fall. Wie schon gesagt, wir haben gestern auch schon ein ganzes Stück drüber diskutiert und das hat super viel Spaß gemacht. Von daher freue ich mich echt drauf. Und wir hoffen, das lässt sich alles einigermaßen strukturiert und vor allem auch zeitlich annehmbar irgendwie in eine Diskussion fassen. Jetzt schauen wir mal, ob das funktioniert oder nicht. Aber wir haben uns, wie gesagt, heute dafür auf jeden Fall mehr als genug Zeit gelassen, weil wir eben alles andere weglassen, außer eben dieses Hauptthema. Und von daher, glaube ich, wird das ganz unterhaltsam. Freuen uns natürlich auch drauf, wenn ihr euch irgendwie in der Diskussion beteiligen wollt. Und dann schauen wir einfach mal, was draus wird. Vielleicht noch so ganz kurz maintenance-mäßig. Zum einen, wir sind geflattert worden. Vielen Dank an den Flatterer. Ja, unsere ersten, Dank auf jeden Fall. Der erste Grundstein der Flattermillionen ist gelegt worden. hat uns sehr, sehr glücklich gemacht. Vielen Dank dafür. Und irgendwas wollte ich noch sagen. Das habe ich schon wieder vergessen. So wichtig war es dann anscheinend nicht. Ja, dann würde ich sagen, steigen wir einfach gleich mal in die Diskussion ein. Und beschäftigen uns vielleicht einfach erstmal, wie ich es ja schon angekündigt habe, ein bisschen einfach mit dem Fakt, dass uns langsam im Freundeskreis die Gamer wegsterben. Also wegsterben, nicht im Sinne von wirklich. Ja, stimmt, das klang einfach sehr dark. Damit beschäftigen wir uns dann vielleicht am Ende beim dritten Thema. Also es werden immer weniger Gamer in unseren Freundeskreisen. Immer mehr Leute tatsächlich hängen das Gaming an den Haken, weil sie entweder keine Zeit mehr haben oder die Zeit vielleicht auch einfach, die sie haben, nicht mehr investieren wollen. Vielleicht fangen wir mit einem ganz guten Beispiel an. Du hast einen guten Kumpel, mit dem du früher einmal die Woche mindestens irgendwie gezockt hast, der jetzt mittlerweile arbeitet und seitdem habt ihr irgendwie seit einem Jahr quasi gar nicht mehr miteinander gespielt, ne? Ja, genau, ein Kumpel, guter Kumpel von mir, der, also wir sind nicht zusammen in die Schule gegangen, aber wir haben uns damals über ein Internetforum kennengelernt und waren eigentlich eben, sind immer, ja, haben super viele Sachen zusammen online immer gespielt, damals die ganzen Krupp-Sachen, Gears of War oder eben auch FIFA. Also eigentlich war er immer derjenige, mit dem ich immer am meisten FIFA gezockt habe online. Und das war dann vor allem der 360-Ära dann ganz groß. Er hatte auch die 360 dann vor mir gehabt und mich dann eigentlich erst davon überzeugt, die 360 zu kaufen. Und genau, vor ungefähr 1,5 Jahren oder so hat er angefangen zu arbeiten, hat einen Job gefunden und ist dann auch ausgezogen von zu Hause und seitdem, muss ich sagen, haben wir nicht mehr wirklich viel spielen können. Also wir haben es immer wieder versucht, auch mit Borderlands und so, aber man hat dann schon gemerkt, wenn er nach der Arbeit nach Hause kommt, dann hat er manchmal auch einfach entweder Besseres zu tun oder ist einfach auch super am Arsch und hat dann auch nicht mehr wirklich die Motivation, dann wirklich was zu spielen und am Wochenende dann, je nachdem, was dann so los ist, Sozialleben und so weiter, gibt's ja auch noch. Und in dem Sinne ist dann einfach nicht mehr so viel Zeit da. Auch wenn ich dann manchmal noch mit ihm rede und er dann auch sagt, naja, er würde auch schon gerne, er überlegt sich auch eine PS4 zu kaufen. Aber wenn man, er muss dann auch sagen, wenn er halt anschaut, wie viele Spiele er momentan nur eigentlich spielt oder wie viele Stunden er in der Woche überhaupt noch zum Spielen kommt, dann meint er, dann weiß er nicht, ob das sich so wirklich lohnt. Und ist dann natürlich schade, weil zum Beispiel ich jetzt natürlich FIFA 15 auf der PS4 spiele und nicht mehr auf der Xbox 360 und er jetzt auch Bock hat auf FIFA, aber er kann halt nicht mit mir spielen, wenn er halt auf der 360 spielt. Und deswegen, ja, ich weiß, das ist alles auch schon verständlich, es ist also keine Sache von, er hat keine Lust mehr, also er hat durchaus schon auch Motivation, aber es ist dann halt auch wirklich wie so eine Zeit, so eine Prioritätssache dann wahrscheinlich bei vielen Leuten. Und wir wissen ja auch alle, Videospielen kostet sehr viel mehr Zeit als, sag ich jetzt mal, im Durchschnitt als andere Formen von Medien. Also Leute, die halt eine TV-Serie gucken, die gucken halt vielleicht 1 oder 2 Folgen am Abend, das sind vielleicht 1,5 Stunden, aber wir wissen auch selbst genau, wenn du zum Beispiel ein Rollenspiel spielst, du spielst nicht nur 1 Stunde am Tag ein Rollenspiel. Also ich kann das zum Beispiel nicht. Ich habe dann das Gefühl, die Zeit, die ich brauche, um mich wieder sozusagen reinzufinden, dauert schon so 10, 15 Minuten und dann nach 45 Minuten schon wieder aufzuhören, ist schwierig. Ja, es ist tatsächlich halt die Frage. Also ich meine, grundlegend die erste Annahme, die man dazu wahrscheinlich hat, ist genau das, was du gesagt hast, wahrscheinlich ist einfach eine Zeitfrage. Und ein Stück weit stimmt das auf jeden Fall, aber gleichzeitig frage ich mich auch wieder, theoretisch kosten andere Hobbys, würde ich jetzt behaupten. Also ich meine, klar, im ersten Moment macht das Sinn, dass man sagt, das Hobby kostet mehr Zeit. Zumindest mehr Zeit am Stück. Es kostet ja nicht unbedingt mehr Zeit, aber du musst mehr Zeit am Stück am besten aufwenden, wie du schon gesagt hast. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, es ist manchmal einfach nur eine Gewohnheitsfrage, dass man es halt gewohnt ist, dass man viel Zeit am Stück da reinsteckt. Aber wenn ich mir angucke, du gehst, keine Ahnung, zweimal die Woche zum Fußballtraining oder so ein Kram, bist jeden Abend da irgendwie dann halt mindestens 2 Stunden allein damit beschäftigt, plus irgendwie danach noch irgendwie ein bisschen rumsitzen mit Leuten und ein Bierchen trinken, dann bist du 3 Stunden jede Woche damit beschäftigt. Wenn du zweimal die Woche 3 Stunden Videospiele spielst, dann habe ich immer noch das Gefühl, selbst ein Rollenspiel lässt sich dadurch gut bewältigen. Das gleiche gilt für irgendwelche anderen Dinge. Ich meine, natürlich, wenn du irgendwie Familie hast und irgendwie, weiß ich was, ab 9 Uhr abends, wenn die Kinder im Bett sind, vielleicht das erste Mal Zeit hast, um etwas für dich wirklich zu tun und dann ist es ruckzuck irgendwie 22:30 und du musst im Bett sein, dann würde ich wahrscheinlich auch nicht mehr unbedingt den PC anschmeißen dafür oder eben die Konsole, um noch zu spielen, aber gleichzeitig, also zumindest nicht um so ein Rollenspiel zu spielen, aber gleichzeitig gibt es ja auch genug Genres und genug Spiele, wo man ganz klar sagen kann, auch eine halbe Stunde Zeit ist gut investierte Zeit in so einem Genre. Einfach nur eine halbe Stunde lang kurz irgendwie mal reinspringen, 1-2 Partien spielen, wieder aufhören, kann auch genug Kurzweil bieten. Deswegen finde ich es irgendwie immer tatsächlich relativ schwer nachvollziehbar, warum es wirklich genug Leute gibt immer noch, die halt eben sagen, sie spielen jetzt nicht mehr, weil sie irgendwie die Zeit nicht mehr haben, bei denen ich tatsächlich doch das Gefühl habe, dass sie vielleicht ein Stück weit einfach auch das Gefühl haben, sie sollten nicht mehr spielen. Ich meine, dieses ganz ehrlich, so ganz oft gibt es das ja heutzutage nicht mehr. Früher gab es genug Leute, die gesagt haben, zumindest in meinem Alter weiß ich so, zum Übergang von der Jugend zum halbwegs Erwachsensein, wenn man anfängt zu studieren und so ein Kram. Ich hatte einige Kumpels, die gesagt haben, so mit 21, 22, ich bin mittlerweile zu alt fürs Spielen. So absurd es klingen mag, ich glaube, es gibt genug Leute auch heutzutage noch, die das immer noch so sehen. Ich meine, auch in den Köpfen mancher Spieler ist, glaube ich, Gaming immer noch ein Jugendhobby. Etwas, das man mit dem Erwachsenenalter ablegt. Ja, durchaus. Also nur kurz zur Zeitsache vielleicht noch. Ich glaube, das ist nicht unbedingt, dass Leute, die sagen, dass sie keine Zeit mehr haben, dass unbedingt jetzt in dem Sinne wirklich, sie haben keine Zeit mehr, sondern dass sie die Freizeit, die sie jetzt noch haben, dann natürlich sozusagen noch stärker aufteilen müssen als früher noch. Also, dass dann halt Leute, die früher auch schon ihre Prioritäten hatten, aber trotzdem mehr Zeit haben, dann trotzdem immer noch genug, am Ende immer noch genug Zeit für Videospiele übrig bleiben. In dem Moment, wenn du dann weniger Zeit hast, dann vielleicht noch andere Hobbys hast, die dir vielleicht dann in der Prioritätsskala noch ein bisschen wichtiger sind, dann dementsprechend natürlich dann auch sich dann die Zeit, die für Videospiele bleibt, dann halt nochmal verkleinert. Also ich habe ja jetzt schon auch schon das Gefühl, wenn ich später arbeiten würde, ich wahrscheinlich nicht mehr die Zeit habe, um all die Hobbys, die ich jetzt momentan habe, auch irgendwie in dem Umfang ausüben zu können, wie ich es jetzt tue. Also da werden dann auf jeden Fall bestimmte Beschneidungen nötig sein, glaube ich. Und deswegen, an sich könntest du immer sagen, du könntest ja auch sozusagen die Zeit, die du für die anderen Sachen aufnimmst, eben dann, wenn du es wirklich willst, dann eben für Videospiel aufwenden. Aber ich kann es natürlich auch nachvollziehen, wenn Leute sagen, es war schon immer ein Teil von meinem Leben, aber nicht der größte, vielleicht der auf Rang 3 oder 4 und dann jetzt bleibt halt für Rang 3 und 4 nicht mehr so viel Zeit übrig. Also klar, natürlich. Also da hast du auf jeden Fall 100% recht. Die Gewichtung ist natürlich super wichtig und macht natürlich auch klar einen Riesenunterschied, ob man eben als Haupthobby quasi Gaming hat oder ob man eben auch noch 2, 3 andere Hobbys nebenher hat und deswegen einfach auch früher nicht so wahnsinnig viel gespielt hat. Also ich meine, ich habe das jetzt tatsächlich so gesagt, weil ich es aus der Perspektive sehe, dass es, also dass ich zumindest auch Leute einfach kenne, bei denen das schon ganz klar trotzdem das Haupthobby war, Gaming. Und dass es schon so war, dass sie zum Beispiel nebenher Fußball gespielt haben oder andere Sachen gemacht haben, aber dass es schon so war, dass ich das Gefühl hatte, grundlegend gewichten sie Gaming schon sehr hoch. Nur wenn dann die Entscheidung fallen muss für, ich habe nicht mehr viel Freizeit, ich muss mich wahrscheinlich von 1, 2 Hobbys verabschieden, dann ist es natürlich zum Teil vielleicht auch einfach die Sache, dass man natürlich sagt, zum Beispiel Fußball bringt mir mehr oder so ein Kram, ich habe das Gefühl, ich bin körperlich lieber fit oder so ein Gedödel. Also das kann ich alles nachvollziehen. Aber ich habe auch das Gefühl, dass es durchaus Leute gibt und das war eben dieser Punkt, den ich eben gerade schon genannt habe, bei denen es eben dann darum geht, welches Hobby lässt sich denn gesellschaftlich immer noch am besten vertreten. Ja. Also ich habe schon das Gefühl, dass es da eine gewisse Abwägung gibt, auch was den Freundeskreis betrifft. Durchaus. Ich glaube, dass dann nicht mal unbedingt dann Freundeskreis, sondern es hat halt auch dann, oder wenn man dann im Job ist, genau, also was man dann ungefähr angibt, was man dann vielleicht, sag ich mal, wo man das Gefühl hat, das ist jetzt vielleicht sozial höher angesehen, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Das ist ja auch dieses Ding, dass man immer noch so ein bisschen fühlt, das hast du auch völlig recht, dass Videospiele immer noch ein bisschen eben dadurch, dass sie mit Spielen in Verbindung gebracht haben, natürlich automatisch auch mit Kindern und Jugendlichen in Verbindung gebracht wird. Ja. Ich weiß nicht, ob das auch eine kulturelle Divide gibt, weil ich das Gefühl habe, dass das in Japan nicht so stark ausgeprägt ist zum Beispiel. Auf jeden Fall nicht, aber ich meine, da haben wir ja schon öfter drüber geredet. Da gibt es 100% eine kulturelle Divide. Ja, also in Japan hat man nicht das Gefühl, natürlich sieht man viele Kinder, die spielen, aber man sieht auch Leute mit in Anzug und Krawatte, die spielen. Und das sieht man in Deutschland, glaube ich, also zumindest also auch noch, sage ich mal, offen in der Bahn oder so auf dem Handheld. Sowas siehst du in Deutschland dann eigentlich nicht. Natürlich in der heutigen Smartphone-Zeit ist das anders, aber auch Smartphone-Games, ich werde da jetzt keinen großen Dings draus machen, aber das sind halt für mich keine nicht die Spiele, über die ich jetzt reden möchte. Dementsprechend auf jeden Fall. Also ich glaube auch, dass es viele Leute gibt, die halt das Gefühl haben, es gibt noch so ein gewisses Stigma, sag ich jetzt mal, was Videospiele angeht, und dass sie in einem bestimmten Alter irgendwie da irgendwie raus müssen, um nicht in irgendwelche Schubladen gesteckt zu werden oder sonst irgendwas, wie realistisch das auch sein mag. Aber ich stimme dir auch vollkommen zu. Ich glaube auch, dass es einige Leute gibt, die eben an sich schon gerne spielen möchten, es aber nicht tun, weil sie das Gefühl haben, ich sollte das nicht mehr tun. Nicht, ich möchte das nicht mehr, sondern ich sollte das nicht mehr tun. Ja, das ist halt genau der Punkt und das ist halt das Verrückte daran, weil ich irgendwie das Gefühl habe, wir haben es auch schon oft genug betont, dass sowas eigentlich heutzutage nicht mehr wirklich der Fall ist. Und tatsächlich ist es auch so, dass ich glaube, es ist viel weniger der Fall, dass Leute es einfach offen aussprechen. Ich meine, wie gesagt, ich kann mich früher einfach an genug Kumpels auch erinnern, die ganz klipp und klar gesagt haben, ich glaube, das ist irgendwie nicht mehr altersmäßig angemessen, ich bin zu alt fürs Spielen. Ich treffe heute eigentlich niemanden mehr, der sowas sagen würde, die sagen, ich bin zu alt fürs Spielen. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass dasselbe Reasoning dahinter immer noch nach wie vor existiert. Nur weil man es jetzt halt nicht mehr ausspricht, weil mir niemand mehr ins Gesicht sagt, Merlin, ich glaube, ich bin einfach zu alt fürs Spielen, deswegen spiele ich nicht mehr, ist es trotzdem immer noch ein Entscheidungsfaktor, weil sie eben, wie gesagt, dieses Gefühl haben, naja, man kann halt überhaupt zu alt fürs Spiel sein. Ich meine, allein das Konzept ist halt abstrus, aber ich glaube trotzdem, dass genug Leute das noch so empfinden. Und mit Japan hast du schon ein gutes Beispiel gebracht. Ich meine, gerade in Japan sieht man eben, dass sowas, glaube ich, wesentlich seltener passiert. Ich meine, wenn du Gamer bist in Japan, bist du wahrscheinlich dein ganzes Leben lang Gamer. Das Gefühl, da gibt es wenig so Bruchstellen, wie das halt so Sollbruchstellen quasi, wie wir sie halt eben bei uns im Markt finden, wo man ganz klar sagen kann, ab einem gewissen Alter, Eintritt in die Universität könnte so das Erste sein, dass man eben sagt, einfach nur, ich will mich da irgendwie von diesem jugendlichen Kram abgrenzen und eher sagen, ich will so möglichst erwachsen wirken quasi am Anfang meines Erwachsenenlebens. Und dann eben der nächste Schritt, wo man dann eben in den Job übergeht, wo es dann ganz klar ist, okay, jetzt habe ich weniger Zeit. Welches von meinen Hobbys kann ich, wie gesagt, am besten auch so ein Stück weit vielleicht präsentieren? Ich meine, wie es auch schon gesagt ist, hat vielleicht auch ein bisschen was einfach auch damit zu tun, dass man einfach arbeitet und dann eben in einem sozialen Kontext plötzlich ist, der relativ losgelöst ist von wirklichen persönlichen Freundschaftsbeziehungen und mehr eben auch ein Stück weit mit Konkurrenz zu tun hat, dass man da eben nicht unbedingt sagen möchte, ich bin halt Gamer, sondern er sagt zum Beispiel, ich spiele halt Fußball und halte mich dadurch körperlich fit oder so ein Kram, weißt du? Oder ich meine, egal was es ist irgendwie, viele Hobbys kannst du halt in ein wesentlich positiveres Licht stellen, allgemeingesellschaftlich, als es eben mit Spielen der Fall ist. Und das ist tatsächlich irgendwie so eine Sache, die mich irgendwie doch stutzig gemacht hat, dass ich das tatsächlich krass finde. Also ich meine, es geht ja nicht nur darum, dass ich grundlegend irgendwie ein Problem damit hätte, dass es weniger Gamer in meinem Freundeskreis gibt. Wie du schon gesagt hast, manche Leute werden wahrscheinlich auch einfach nur, wenn sie eine Auswahl zwischen den Hobbys treffen müssen, sich gegen Gaming entscheiden, was ich total nachvollziehbar und in Ordnung finde. Mir persönlich geht es ja nicht darum, dass mehr Leute quasi Gaming als erstes Hobby wählen, sondern mir geht es darum, dass Leute unabhängig davon, wie man Gaming in der Gesellschaft betrachtet, eben einfach das machen, was sie wollen. Wenn sie nicht spielen wollen, ist es voll in Ordnung, aber wenn sie spielen wollen, sollen sie es tun. Und dass es tatsächlich irgendwie so ist, dass ich das Gefühl habe, dass irgendwie mir da tatsächlich doch vielleicht noch ein bisschen das Bewusstsein für gefehlt hat, dass es doch heutzutage immer noch so ist. Und das ist halt super schade, finde ich. Ich meine, das ist halt das große Problem. Auf jeden Fall. Und ich meine, wir haben ja auch darüber geredet, das ist dir ja auch neu aufgefallen, wenn du hast ja auch nicht nur, dass du das Gefühl hast, dass du nur im Freundeskreis wenig Gamer hast. Du hast auch das Gefühl, es gibt nicht so viele Gamer irgendwie um dich herum, also in deinem nicht sozialen Umfeld, sondern einfach, sag ich mal, in unserer Stadt. Du hast das Gefühl, ich kenne da ein paar Leute, die spielen, und der Rest, habe ich das Gefühl, interessiert sich gar nicht dafür. Obwohl du ja auch eigentlich weißt, es gibt immer mehr Leute, die spielen, es gibt auch immer mehr Leute, die, also jetzt abgesehen von Smartphones, die auch, sag ich jetzt mal, normale Spiele spielen, auf Konsolen, Handhelds oder auf dem PC. Aber dass du das Gefühl hast, du weißt nicht, wer das ist, und die Leute sagen es dir auch nicht unbedingt. Also wenn du Leute nach ihren Hobbys fragst, sind es die wenigsten, die als allererstes sagen würden, ich spiele ein bisschen Videospiele. Ja, auf jeden Fall. Also es gibt schon super viele Leute, die spielen, aber die das auf jeden Fall nicht als erstes nach außen trompeten würden, sage ich jetzt mal so. Weil auf jeden Fall, ja, ich meine, das ist eh so der Punkt, den ich als nächstes genannt hätte, in eine andere Richtung quasi, aber um quasi erstmal, das ist ja ein guter Übergang quasi, um erstmal darauf einzugehen, da hast du auf jeden Fall recht, ich meine, da äußert sich natürlich noch viel krasser, und da sieht man halt eben genau das, was wir gerade gesagt haben, dass halt, wenn man Leute kennenlernt und selbst wenn sie Gamer sind, dann haben sie halt das Gefühl, selbst obwohl ich quasi mir dieses Hobby weiterhin ein Stück weit erlaube, ist es nichts, womit ich quasi hausieren gehe. Also ich meine, ist es tatsächlich, ich bin halt da relativ offen mit, wenn halt jemand mich fragt, was ich so in meiner Freizeit mache, sage ich ganz klar, dass ich spiele. Ich meine, aber trotzdem, und das, dabei erwische ich mich quasi auch ein Stück weit bei, wobei ich nicht unbedingt weiß, ob das daraus motiviert ist, dass ich es quasi ein bisschen rechtfertigen möchte oder ob das einfach meine Art und Weise ist, mit dem Thema umzugehen, was auch durchaus sein könnte. Trotzdem rücke ich es meistens dann in einen gewissen Kontext. Ich sage zum Beispiel, dass ich auch einen Podcast darüber mache und ich sage auch, dass ich in die Richtung später arbeiten möchte. Also ich mache quasi auch schon ein Stück weit klar, dass es tatsächlich auch nicht nur Hobby für mich ist. Vielleicht, wie gesagt, das könnte dann auch an unterschiedlichen Faktoren liegen, das kann ich selbst irgendwie gerade schwer einschätzen, ob das jetzt rein irgendwie dadurch motiviert ist, das Gefühl habe, dass es dann besser klingt, was ich eigentlich persönlich von mir sagen würde, wäre nicht der Fall. Oder ob es einfach wirklich so ist, dass mir das einfach ein wichtiges Thema ist, was ich irgendwie eher glaube, was der Fall ist. Aber wie gesagt, das kann ich 100% sagen. Aber vor allem ist es, glaube ich, auch interessant, weil darüber haben wir ja auch schon mal öfter geredet, dass wir ja gesagt haben, Gaming ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Es gibt immer mehr Gamer. Gaming ist immer mehr Mainstream. Und das stimmt auf jeden Fall. Ich meine, die Zahlen lügen nicht. Statistisch gesehen ist es das. Trotzdem haben wir beide das Gefühl, in unserem Freundeskreis hat sich gar nichts verändert. Es werden sogar weniger Gamer. Und das ist ja vom Prinzip her etwas, das gegen die Statistik spricht. Ich meine, wir leben in einem, sagen wir mal, etwas Gaming-bezogeneren Umfeld als vielleicht manch anderer und haben trotzdem das Gefühl, Gamer gehen zurück, wohingegen statistisch gesehen es immer mehr Gamer werden. Und der Unterschied ist tatsächlich, und das ist eine ganz lustige Sache, die dazu auch ganz gut passt, ich hatte letztens das Witcher 3 T-Shirt, das ich von der Gamescom mitgenommen habe, beim Arbeiten an. Und ich lief durch den Laden und bin original von insgesamt 3 Leuten angequatscht worden. Das eine waren einfach so 2 Jungs in meinem Alter ungefähr, die einfach Spieler waren, ne, die das einfach interessiert hat. Und das andere waren 2 Mädels, das waren amerikanische Austauschstudentinnen. Junge, hippe Mädchen, die super gern feiern gehen, die so richtige College-Studenten, so amerikanische College-Studentinnen, wie man sich's vorstellt aus einem Bilderbuch. Und die sind völlig ausgerastet, weil ich ein Witcher 3 T-Shirt dann hatte. Was so abstrus war, dass ich im ersten Moment komplett überfordert war mit der Situation, weil ich gar nicht wusste, was gerade passiert. Und die waren so große Witcher-Fans, ihrer eigenen Aussage nach, die hatten auf ihren Smartphones Witcher-Hintergründe mit Geralt, die haben stundenlang darüber reden können, die haben gefragt, wow, das ist so cool, dass du so ein T-Shirt dann hast. Und ich meine, ganz ehrlich, es ist noch nie in meinem Leben passiert, dass ich cool war, bei jungen, coolen Leuten wegen dem Gaming-T-Shirt. Also, weißt du, ich meine, nicht, dass ich irgendwie, ich halte mich nicht für eine besonders uncoole oder coole Person, mir ist es ehrlich gesagt einfach egal, aber ich finde es einfach trotzdem lustig, dass sowas passiert. Es hat Leute, die quasi so in der Mitte der Gesellschaft stehen, in ihren besten Jahren, das super spektakulär finden, jemanden zu finden mit einem Videogame-T-Shirt an. Das heißt, diese Mädels waren offensichtlich Spielerinnen, auch wenn das rein optisch gesehen nicht mit dem Klischee übereinstimmt, das wir halt immer noch von Videospielen haben. Und das ist halt eben dieser Beweis dafür, dass es eben doch genauso ist. Videospiele werden immer mehr, sie kommen immer mehr in der Mitte Gesellschaft an. Problem ist, glaube ich, so ein bisschen, unser Freundeskreis war schon immer ein spezifischerer Freundeskreis. Mit Leuten quasi so wie, ne, wie diesen beiden Mädels habe ich halt im Alltag nicht so wahnsinnig viel zu tun. Aber genau da, in dem Bereich, rekrutieren sich immer mehr Gamer. Das heißt also, rein subjektiv aus meiner Sicht betrachtet, sehe ich diese Entwicklung nicht, weil in meinem Freundeskreis, der eh einfach ne, eine gewisse Nische vielleicht auch darstellt, die Gamer sogar eher zurückgehen. Also quasi im Hardcore-Nischenbereich gehen die Gamer eher zurück, wohingegen halt im Mainstream-Bereich Gamer immer weiter zunehmen. Und ich meine, das sind ja auch vor allem die beiden Mädels, und das ist ja die hauptsächliche Sache, das sind jetzt auch nicht quasi diese Gaming- Statistikvertreter quasi, die dann eben Candy Crush Saga auf ihrem Smartphone spielen, sondern Witcher 2 war auf jeden Fall ein sehr erfolgreiches und sehr viel diskutiertes Spiel, aber ich würde immer noch behaupten, Witcher 2 war nicht das größte RPG der letzten Generation oder so ein Scheiß. Es ist immer noch nicht irgendwie so ein riesiges Mainstream-Ding. Es ist kein Skyrim. Es ist auf jeden Fall kein Skyrim, ganz klar. Und von daher ist das nicht unbedingt Hardcore, aber schon zumindest irgendwie eher in die Core-Richtung vom Vor allem, Markt weil natürlich auch Witcher in Amerika gar nicht so bekannt ist wie in Europa zum Beispiel, durch seine polnischen Wurzeln. Korrekt, ja. Und das ist halt eben das Bemerkenswerte daran so ein bisschen. Dass es schon so ist, definitiv, dass es mehr Gamer gibt, nur wir waren am Anfang in der schönen Position, dass wir einen Freundeskreis hatten, wo Gaming relativ normal war. Wir hatten halt Nerds als Kumpel, so waren selber Nerds. Und sind es auch heute immer noch. Und in dem Bereich war Gaming immer völlig normal. Aber gerade diese Nerds haben sich halt quasi so ein bisschen vielleicht auch vom gesellschaftlichen Einerlei beeinflussen lassen und haben gesagt, naja, vielleicht höre ich jetzt eher auf zu spielen, weil irgendwie will ich irgendwann vielleicht auch mal irgendwie ganz normal in der Mitte der Gesellschaft sein, so ungefähr. Auch wenn das natürlich völlig übertrieben und überspitzt ausgedrückt ist, aber so vom Prinzip her, ich glaube, man versteht, was ich meine. Wohingegen eben der Mainstream-Markt jetzt sagt, scheiß drauf, wir sind auch einfach Gamer. Und das ist halt eine super, super lustiger Gegensatz irgendwie so, der mir jetzt erst wirklich aktiv auffällt. Wo mir auffällt, es gibt immer mehr Gamer, aber in meinem Umkreis immer weniger. Warum? Und das ist tatsächlich ziemlich interessant, muss ich sagen. Die Frage ist tatsächlich, glaube ich, so ein bisschen, haben wir ein Bewusstsein und ein Gefühl dafür, für dieses Gaming ist immer noch Nische? Und gab es bei dir jemals in deinem Leben eine Situation, wo du gedacht hättest, vielleicht sollte ich weniger spielen oder aufhören zu spielen? Vielleicht sollte ich andere Hobbys wählen oder vielleicht sollte ich einfach auch nicht so viel Zeit in Gaming investieren? Hattest du das jemals? Also jetzt mal abgesehen davon von Situationen, wo man wirklich wo es offensichtlich ist, dass man nicht so viel spielen sollte, wenn man halt viel zu tun hat. Ja, klar. Ich meine, natürlich, es gab mal Phasen, hatte ich vielleicht weniger Lust zu spielen. Aber ich hatte noch nie das Gefühl, ich habe jetzt Lust, ich sollte aber weniger. Also wirklich in dem Sinne, ich sollte jetzt, ich habe Zeit, aber ich sollte trotzdem weniger spielen. Hatte ich ehrlich gesagt noch nie. Wenn ich das Gefühl hatte, ich möchte jetzt doch lieber gerade was anderes machen, dann mache ich das. Also keine Ahnung. Irgendwann habe ich mal beschlossen, ich will Japanisch lernen. Dann fange ich dann an, Japanisch zu lernen und investiert mehr Zeit darin, aber das hat dann nicht bedeutet, ich lerne jetzt Japanisch nur, weil es nützlicher ist und Videospiele nicht, sondern ich hatte einfach Lust darauf. Aber jetzt so bewusst zu sagen, nein, ich entscheide mich jetzt dazu, einfach weniger zu spielen aus irgendeinem Grund, nö. Hatte ich persönlich noch nicht. Ich hatte das nämlich tatsächlich auch nicht und ich hatte auch nie das Gefühl, dass es irgendwie tatsächlich irgendwie nötig gewesen wäre. Ich meine, das hat natürlich vielleicht auch was mit dem Bewusstsein dafür zu tun, was irgendwie so normal ist und vielleicht wirklich so anerkannt. Ich hatte halt, also, ne, das interessiert mich einfach nicht so wahnsinnig doll, deswegen habe ich da einfach auch nicht so irgendwie Ahnung vielleicht von. Aber tatsächlich habe ich auch das Gefühl, dass ich irgendwie noch nie so einen Moment hatte, das für mich immer ganz selbstverständlich war, dass halt Gaming einfach ein wichtiges und großes Hobby für mich ist. Und das ist halt ein Teil von meiner Persönlichkeit irgendwie, also. Ja, wie das halt ein richtiges, gutes Hobby halt ist. Ich meine, wie gesagt, vielleicht ist es natürlich in unserem Fall auch ein bisschen schwierig zu sagen, weil es halt auch ein bisschen spezieller ist. Ich meine, wie schon auch vorhin so ein bisschen betont, ich habe schon das Gefühl, dass Gaming, und das habe ich auch schon oft genug gesagt, wesentlich mehr für mich ist als einfach nur ein Hobby. Ich meine, nicht nur, dass ich später in der Richtung arbeiten will und werde, sondern dass es auch einfach schon immer so ein bisschen was war, mit dem ich mich halt wesentlich ausführlich auch beschäftigt habe, als einfach nur zu sagen, ich spiele halt gerne und das war's. Also, ne? Ich bin halt offensichtlich, weil wir auch diesen blöden Podcast halt machen, mehr auch irgendwie noch beschäftigt mit anderen Dingen, die eben nur Gaming-peripher sind oder eben Meta so ein bisschen so ungefähr. Deswegen macht das natürlich in der Hinsicht auch nochmal einen kleinen Unterschied vielleicht. Ja, und das ist vielleicht auch schon so ein bisschen der Übergang in Richtung, was machen wir eigentlich mit unseren spielenden Kindern? Ich meine, wie ich schon gesagt habe, früher, und das war so unsere Generation, ich meine, bei mir war es einfach im Freundeskreis, LAN-Partys waren einfach völlig normal. Im Sommer haben wir uns halt getroffen und LAN-Partys gemacht. So. Also es war schon tatsächlich so, dass es irgendwie unser Haupthobby war. Und ich glaube, das hat auch einfach ein Stück weit so exzessiv funktioniert, wie es damals funktioniert hat. Und das ist auch etwas, auf das ich eben eingehen möchte. Weil unsere Eltern keine Ahnung hatten, was es eigentlich genau bedeutet. Wenn ich gesagt habe, ich fahre für ein Wochenende mit meinem Rechner zu einem Kumpel, weil wir LAN-Party machen, dann bin ich einfach in den Sommerferien für ein Wochenende zu meinem Kumpel gefahren. Also das war völlig egal, was ich da gesagt habe. Ich hätte auch sagen können, wir spielen halt ein Wochenende lang Fußball oder wir zelten oder weißt du, das war insert random thing hier. Meine Eltern waren nur deshalb für ein Wochenende bei seinen Kumpels. Dass wir da original einfach 17 Stunden vorm Rechner gesessen haben für 3 Tage am Stück, war meinen Eltern, glaube ich, so nicht bewusst und ich glaube, das war auch den Eltern meines Kumpels nicht bewusst, bei dem wir eben die LAN-Party gemacht haben, weil seine Eltern sind einfach im Normalfall im Sommer irgendwann mal für 2 Wochen in Urlaub gefahren und dann war einfach eine Woche lang LAN-Party bei ihm. Und dann haben wir bei denen im Wohnzimmer gesessen und uns nur von Pizza und Cola ernährt und halt gezockt den ganzen scheiß Tag lang. Wissen deine Eltern heute, was ihr damals gemacht habt? Weiß ich nicht. Also ich meine, meine Mutter, ich finde auch sowieso, also meinen Eltern das irgendwie überhaupt groß zu erklären, was Gaming bedeutet, ist immer noch sehr schwierig. Und das haben wir schon oft genug drüber geredet. Es ist einfach ein grundlegendes Verständnis für diese Art von Tätigkeit fehlt. Und ohne dieses grundlegende Verständnis verstehen sie, egal wie sehr ich es erkläre, nicht, was genau oft genug passiert und was das bedeutet und was das ist. Ich meine, Sie verstehen, wenn ich sage halt so, ich finde das Medium toll für mich als jemanden, der halt sein ganzes Leben lang schreibt und auch in Zukunft schreiben wird, also quasi in Anführungsstrichen als Autor, ist das Medium für mich interessant, weil es halt eine Herausforderung ist und weil es gleichzeitig die beste Art und Weise ist, eine Geschichte zu erzählen. Das verstehen Sie auf der Ebene. Aber sobald es quasi einfach ans Spiel an sich geht und an die Interaktivität und das, was das Genre ausmacht oder das Medium ausmacht, ist es halt vorbei. Und ich meine, das ist, wie gesagt, zum einen, das kann natürlich auch ein Nachteil sein, vielleicht so ein Stück weit, im Sinne von, dass Eltern vielleicht ein bisschen mehr kontrollieren sollten, auch meine Eltern das vielleicht ein bisschen mehr kontrollieren sollen. Ich meinte nicht, meine Frage war eigentlich auch eher dann darauf ausgelegt, so nach dem Motto, wenn sie wissen, was sie jetzt heute wissen, was sie damals gemacht hat, ob sie dann mal gesagt haben, ja, hätten wir das gewusst, hätten wir dich da nicht jedes Wochenende oder jedes Mal. Also ich meine, die Sache ist halt die, ich meine, offensichtlich gab es in meinem Leben bisher keine größeren Probleme deswegen, von daher wüsste ich nicht, warum meine Eltern das jetzt im Nachhinein schlecht bewerten sollten. Offensichtlich hat es ja funktioniert. Ich meine, ich habe halt studiert, ich bin so erfolgreich im Studium gewesen, wie ich es immer vorhatte. Ich weiß, was ich machen möchte mit meinem Leben und also mir geht's gut, ich bin zufrieden und weißt du, also ja. Ich habe das Gefühl, alles läuft in meinem Leben ungefähr so, wie es laufen sollte. Von daher glaube ich, gibt es für meinen Eltern keinen Grund, sich jetzt vor den Kopf zu schlagen und zu sagen, oh mein Gott, hätten wir doch. Ich meine, es gibt keinen offensichtlichen Weg, der wesentlich positiver verlaufen wäre, als mein Weg, so wie er jetzt verlaufen ist. Also kann ja nicht alles schiefgelaufen sein. Aber ansonsten, nee, ich glaube nicht. Aber wie gesagt, ich weiß auch nicht, ob meine Eltern heutzutage da irgendwie, wie gesagt, ein großes Bewusstsein für haben. Oder ob das einfach noch genauso ist wie früher, so keine Ahnung, da ist halt irgendwas passiert, was auch immer. Aber das ist halt die Sache. Ich meine, wir werden halt anders sein. Wir werden halt genau wissen, was es bedeutet zu spielen. Wir wissen, was eine LAN-Party ist. Wir wissen, wie viel Zeit man aufwenden kann. Wir wissen vor allem auch, was für Spiele überhaupt sie spielen. Ich meine, keine Ahnung, wie das damals gewesen wäre. Ich weiß, dass ich mit 14, 15 irgendwie bei einem Kumpel Resident Evil gespielt habe. Hätten meine Eltern gewusst, was Resident Evil ist, hätten die das Ganze nicht zugelassen. Ich habe mich dann heute aber auch mal gefragt, hätte ich das zugelassen? Hätte ich gesagt, das ist schon in Ordnung? Ich meine, offensichtlich hat es mich nicht kaputt gemacht. Und es ist auch nur Resident Evil, würde man in Anführungsstrichen sagen. Aber gleichzeitig, Ich meine, es jetzt wo ist du schon Resident nicht Evil unfair zum 18. ansprichst, ist eigentlich ganz lustig, weil ich habe ja irgendwann von meinem Onkel dann eine PlayStation 1 geschenkt bekommen und mein Vater ist vielleicht, das ist vielleicht ein ganz interessantes Beispiel, weil ich sagen würde, mein Vater ist da recht untypisch, was Videospiele angeht, sondern weil er in dem Moment, als ich dann angefangen habe zu spielen, er dann schon immer so ein gewisses Grundinteresse dann an diesem Medium entwickelt. Also mein Vater ist auch recht technikaffin, muss man dazu sagen, trotz seines Alters. Und mag auch eigentlich alles, was irgendwie neu ist, auch wenn er nicht unbedingt versteht, was jetzt dieses Neue ist, aber er mag dieses Neue da dran. Ich meine, dieses Gefühl verstehen wir alle irgendwie so neue Technik und so weiter, das ist irgendwie spannend, aufregend und cool. Und das gleiche hat er halt irgendwie auch. Und ich weiß noch, mit der PlayStation 1 da war Resident Evil 1 dabei. Und mein Onkel hat das Spiel eigentlich auch weniger für mich mitgebracht, weil ich war damals halt auch erst, keine Ahnung, 10, 11. Sondern eigentlich eher so nach Motto zu seinem Bruder, ja, probier das doch mal aus. Und deswegen meine erste Resident Evil-Erfahrung war, dass ich zuschauen durfte, wie mein Vater Resident Evil gespielt hat. Ich habe ihn ehrlich gesagt noch nie darauf angesprochen, ob er sich damals Gedanken darüber gemacht hat, ob es eine gute Idee ist, dass ich da zuschaue. Aber für meinen Vater war das anscheinend erstmal kein Problem, dass ich da einfach zuschaue. Offensichtlicher. Und ich habe gesagt, auch im Nachhinein betrachtet, das hat jetzt ja auch keinen riesen Unterschied gemacht. Ich meine, ich bin schon dafür, dass man Kinder nicht unbedingt allem aussetzen Nee. sollte. Aber keine Ahnung. Also ich meine, würdest du heutzutage sagen, du würdest es nochmal tun, wenn du Bewusstsein dafür hättest, was das wirklich ist? Hättest du damals zugeguckt oder würdest du quasi jetzt im Nachhinein sagen, oh, ich hätte es vielleicht lieber nicht sehen sollen? Keine Ahnung. Ich meine, du hast jetzt keine irgendwie völlig unnachvollziehbare, übertriebene Angst vor Nee, Zombie-Angriffen, also die keinen das war nachvollziehen damals auch, ich meine, als kleines Kind ist das halt mega gruselig, das Spiel. können. Aber natürlich, ich meine, das Hallo ist auch noch als. Wir haben schon oft genug darüber geredet, dass wir die größten Weichei des Klar, Horrorspielern gibt es auch heute noch aber das nicht. Tolle war halt dadurch, dass du halt mit deinem Vater zusammengespielt hast, war das halt so ein, na, ich muss jetzt nicht spielen, ich finde es aber trotzdem so spannend, dass ich dabei jetzt zugucke und manchmal kann ich vielleicht ein bisschen was machen und gebe dann einfach den Controller sofort meinem Vater wieder, wenn das nicht funktioniert. Aber was ich eigentlich an dieser Erfahrung eigentlich am tollsten war, diese gemeinsame Spielerfahrung einfach mit deinem Vater zusammen. Das war dann so, man hat sich dann abends hingesetzt, ein, zwei Stunden, und wenn es mir dann so gruselig wurde, habe ich eh weggeguckt. Also, Ja. weiß nicht, also ich habe daraus keine negativen, sage ich jetzt mal, Konsequenzen daraus gezogen, aber natürlich ist es, ich meine, es ist schon ein schwieriges Beispiel. Also wenn du mir jetzt die Frage stellen würdest, ob ich das mit meinem Kind auch machen würde, ist, ich weiß nicht. Es ist schwierig. Ja, das ist ja halt die Sache. Ich meine, grundlegend ist es ja schon auch so, dass es eigentlich sogar fast Sinn macht, das mit seinem Vater zu spielen. Ich meine, wahrscheinlich gibt das auch eine gewisse Sicherheit. Es ist halt dein Papa dabei. So viel kann schon nicht passieren. Ich meine, weißt du, es ist ja auch als Kind diese Transferleistung zu haben zwischen dem, was auf dem Bildschirm passiert und der Realität, ist ja auch wesentlich schwieriger. Deswegen ist es halt für Kinder auch wesentlich gruseliger vielleicht. Und wie gesagt, da gibt es ja wahrscheinlich auch immer ein Stück weit Sicherheit, dass eben dein Vater dabei ist und nicht einfach sonst irgendwer. Nicht mal nur der große Bruder, sondern so halt, weißt du, was soll da schon passieren? Der Papa ist halt dabei. Aber klar, also es ist halt die Sache so, ich weiß auch nicht. Es ist halt auch die Frage, ob das irgendwie dein Vater irgendwie mit einem anderen Bewusstsein für Videospiele irgendwie anders gemacht hätte oder nicht. Ich meine, das wäre ganz interessant, aber vielleicht sollst du ihn einfach mal fragen, ob er da irgendwie jetzt im Nachhinein irgendwie anders drüber denkt. Weil grundlegend glaube ich schon, dass ich als Spieler immer sagen würde, ich würde das wahrscheinlich mit meinem Sohn nicht, oder mit meiner Tochter, ist ja egal, nicht unbedingt mal. Ich würde schon sagen, na, das ist jetzt einfach noch nichts für dich. Also Resident Evil ist schon ein ziemliches Extrembeispiel. Also nicht extrem, aber Ja, es ist auf jeden Fall genau. schon, es verdient auf jeden Fall seine ab 18 Deklarierung auf jeden Fall. Ja, definitiv. Aber das ist halt so ein bisschen quasi auch die Frage, die ich mir dabei halt irgendwie stelle. So, ist es halt wirklich so, dass ich das irgendwie anders sehen würde, weil ich mehr Bewusstsein für Videospiele habe, oder einfach würde ich es halt einfach Naja, anders ich sehen, glaube, das Ding unabhängig? ist zumindest, jetzt mal vielleicht von unseren persönlichen Eltern weg, aber vielleicht einfach mal vielleicht ungefähr das, was Klar. ich mir jetzt so im Allgemeinen vorstelle. Ich glaube, viele Eltern, die vielleicht nicht wirklich viel Ahnung haben, orientieren sich auch zu Recht meiner Meinung nach auch an der USK. Dadurch, dass sie jetzt auch so prägnant auf den Covern ist und ja auch, sage ich jetzt mal, nicht nur eine Empfehlung ist, sondern einfach eine verpflichtende Altersangabe, ist das auf jeden Fall eine sehr gute Guideline für Eltern. Ich selbst würde aber immer noch sagen, dass dadurch, wenn man, dass ich selbst so ein Verständnis davon habe, was bestimmte Spiele sind oder vielleicht die Spiele selbst gespielt habe, ich vielleicht auch ein bisschen besser differenzieren kann, ob das jetzt, also nicht alle ab 18 Spiele sind gleich oder alle ab 16 Spiele, wo ich sagen würde, naja, bei manchen sind es vielleicht, ist vielleicht ab 18 wegen sexuellen Inhalt, bei manchen ist es vielleicht wirklich Gore, bei anderen ist es vielleicht mature Themen oder so weiter. Dass man in dem Sinne dann schon auch, wenn man ungefähr Bescheid weiß, um was es sich da handelt, dann auch differenzieren kann, ob mein Kind das jetzt spielen kann oder nicht. Ja. Also das ist, glaube ich, eine Sache, die ich für mich, glaube ich, das Recht da einfach rausnehme, dann zu sagen, naja, manche Spiele würde ich dann vielleicht doch erlauben, auch wenn die USK es nicht tun würde. Mhm. Also, weiß nicht, ich kann jetzt keine Beispiele nennen, aber ich glaube schon, dass es dann da auch immer Möglichkeiten gibt, da dann, je nachdem, dann, sage ich jetzt mal, selbst dann zu entscheiden, ob das gut ist für das Kind oder nicht. Auf jeden Fall. Ich glaube, das muss man natürlich schon ganz klar sagen. Also grundlegend bin ich auch der Meinung, es gibt definitiv Spiele, bei denen ich wesentlich mehr Concern hätte als bei anderen, obwohl sie alle ab 18 sind. Ich meine, das ist ja so ein bisschen das Problem, auch dass ich vielleicht ein Stück weit bei dieser ganzen Alterseinschränkung sehe. Indizierung ist halt was sehr Spezifisches, was relativ selten passiert. Aber es gibt eine sehr krasse Bandbreite, habe ich das Gefühl, zwischen da fängt 18 an und da hört 18 auf. Also weißt du, was ich meine? Wenn ich mir so manche Spiele angucke, die ab 18 sind und sie dann vergleiche mit anderen Spielen, dann habe ich schon das Gefühl so, also das Spiel würde ich jetzt schon als wesentlich heftiger einschätzen. Trotzdem kann ich nachvollziehen, dass das ab 18 ist und das ebenfalls ab 18 ist. Also weiß ich, will jetzt nicht unbedingt sagen, dass es da irgendwie eine andere Wertung geben müsste in dem Moment. Aber trotzdem, ja, würde ich auch schon ganz klar sagen, dass ich, glaube ich, einfach auch ein Stück weit die Unterscheidung wahrnehmen würde und sagen würde, das gibt schon Spiele, bei denen ich wesentlich vorsichtiger wäre als bei anderen. Das würde ich definitiv auch sagen. Jetzt ist ja die Frage, wie würden wir allgemein irgendwie mit Spielen bei unseren Kindern umgehen? Ich meine, würdest du zum Beispiel spezifisch dein Kind ermutigen zu spielen? Würdest du ihm einfach nur die Möglichkeit geben und sehen, ob es vielleicht einfach selbst anfängt, dafür ein Interesse zu entwickeln? Würdest du vor allem auch vielleicht einfach, weil du eben so ein bisschen, wie das halt zum Beispiel mit Musik oder sowas, ich meine, versucht seinem Kind immer das mitzubringen, was man selber mag. Würdest du quasi auch einfach Einfluss darauf nehmen, was die Kinder spielen? Würdest du ihm was zum Spielen geben, von dem du glaubst, es gut ist? Würdest du zum Beispiel sagen, naja, ihr sollt vielleicht einfach mal Final Fantasy VI spielen und dann gibst du ihnen halt einfach irgendwann Final Fantasy VI, weil es dein Lieblingsspiel ist. Wie würdest du damit umgehen bei deinen eigenen Kindern? Also ich denke zum einen mal, ich würde meinem Kind auf jeden Fall die Möglichkeit geben zu spielen. Ich würde höchstens vielleicht so ein, also ich würde nicht irgendwie ihn wirklich richtig darauf hin bewegen wollen, aber man gibt ihm vielleicht einen kleinen Schubser, man gibt ihm auf jeden Fall die Möglichkeit, die Sachen auszuprobieren. Ich glaube, ich wäre auch keiner, der jetzt sagt, Sohnemann, ich habe damals oder Töchterchen, ich habe damals mit dem Spiel angefangen, damit solltest du auch anfangen, weil das ist so dieser erste Schritt, den du machen solltest, keine Ahnung, Super Mario Brothers oder so, auf dem NES oder sonst irgendwas. Ich weiß nicht, ich möchte, natürlich, ich fände es schon toll, wenn meine Kinder dann auch irgendwann vielleicht mein Hobby teilen können würden, mit denen, dass ich zusammen auch mit meinen Kindern dann eben dann zusammen spielen könnte. Man liest ja momentan auch Geschichten von vielen Elternteilen, die eben Minecraft mit ihren Kindern spielen und sowas, und sowas wäre natürlich super schön, aber ich möchte dann auch nicht, sage ich jetzt mal, dann. Also ich glaube, es gibt die richtige Balance zu finden, ist für mich wichtig, zwischen, man möchte sich schon ein bisschen die Richtung bringen, oder man möchte ihnen das erstmal aufzeigen, dass es diese Möglichkeit gibt, aber ich möchte auch nicht das Gefühl, sage ich jetzt mal, heraufbeschwören, dass ich sie jetzt irgendwie ein bisschen dazu zwinge, das zu tun. Nee, ich meine, gut, das sowieso nicht. Ich meine, davon wäre ich jetzt ähnlich ausgegangen. Klar, also ich würde auch nie im Leben quasi zum Beispiel sagen, meine Kinder müssen spielen, nur weil ich es tue. Das ist logisch, klar. Und ich glaube natürlich, ich glaube, dass es viele von meinen alten Lieblingsspielen gibt, wo ich auch sagen würde, das sind bestimmt Spiele, die auch meinen Kindern richtig, richtig gut gefallen könnten. Was man aber, da ist natürlich immer so eine Sache, wenn sie dann erstmal ihren Freundeskreis haben und so weiter, dann weiß ich halt auch ein bisschen aus eigener Erfahrung, es ist halt schwierig. Also die Kinder wollen natürlich dann erstmal das spielen, was ihre Freunde spielen. Und wenn dann der Papa kommt, der irgendwie 30, 40 Jahre alt, sage ich, Sohnemann oder keine Ahnung, Tochter, spielt jetzt mal Final Fantasy VI, weil es das beste Spiel aller Zeiten, und niemand mehr spielt dann auf dem Super Nintendo und niemand kennt dieses Spiel. Dann ist es so ein bisschen wie so diese Geschichte von diesem einen Vater, der seiner Tochter irgendwie verordnet hat, nur diese ganz alten Bands zu hören, und sie kennt sich da super drin aus, aber hat keine Ahnung, über was ihre Freundin reden. Sie kennt die ganzen heutigen Acts nicht. Sie ist völlig ausgeschlossen aus ihrem Freundeskreis, sobald es um Musik geht, weil die einen sie nicht verstehen, und sie die anderen nicht. Deswegen dieses, dein Vater hat früher gern das gespielt, ich würde eigentlich mal so eher sagen, das kommt dann erst dann, wenn ich das Gefühl, okay, wenn man das Gefühl schon, wenn man schon weiß, okay, sie spielen auf jeden Fall sehr gerne, ich kann ihnen vielleicht auch das mal einfach so in die Hand legen und sagen, das hat dein Vater früher sehr gerne gespielt, probier es vielleicht einfach mal aus, also so in dem Motto. Das Lustige ist, dass ich das tatsächlich fast ein bisschen anders machen würde. Ich glaube, ich wäre schon tatsächlich relativ aktiv dabei und würde, also ich meine, nicht aktiv unbedingt im Sinne von, ich würde auch auf nie im Leben sagen, so, du musst jetzt halt spielen, weil ich gespielt habe, aber ich würde tatsächlich sowas machen, wie zum Beispiel den altes Super Nintendo geben und sie Super Mario World spielen lassen oder so ein Kram. Würde ich, glaube ich, tatsächlich tun. Ja, also letztendlich wollte ich damit nur sagen, ich würde das vielleicht auch tun. Ich würde halt vielleicht dann die Spiele, wo ich das Gefühl habe, die könnten irgendwie der Fall dazulegen. Aber ich würde denen nicht sagen, spiel jetzt genau dieses Spiel. Also sie können schon selbst, sie sollten dann schon selbst ausprobieren, welche Spiele für sie Sinn machen in dem Sinne. Ja, natürlich. Das würde ich auch. Ich würde auch nicht sagen, dass sie das nicht tun sollen. Aber ich würde trotzdem von Anfang an dabei sein und sagen, so zum Beispiel, spielt doch mal Super Mario World und dann schauen wir halt mal, wie es euch gefällt. So. Also ich wäre schon dabei, quasi sie, so wie das quasi auch mit Musik und Literatur oder sonst was der Fall wäre, dass ich ihnen gewisse Bücher zum Lesen geben würde und ihnen gewisse Musik zeigen würde, weil Musik ist die mir naheliegen, die ich für hochwertig halte und das Gefühl habe, sie ist sehr hörenswert, ein Buch, das sehr lesenswert ist und eben ein Spiel, das sehr spielenswert ist, würde ich schon ganz klipp und klar sagen, doch, ich gebe denen einfach auch schon was an die Hand und ich würde schon sagen, spiel zum Beispiel mal Super Mario World oder Super Mario Brothers 3 zum Beispiel auf dem alten NES, eins meiner absoluten Lieblingsspiele in meiner Kindheit. Klar, ich würde denen das auf jeden Fall geben und sagen, spiel das mal. Ich meine, wie gesagt, ich glaube, die Sache ist einfach auch die, dass diese Spiele mir Spaß gemacht haben und darauf ausgelegt sind, Spaß zu haben, habe ich nicht das Gefühl, dass es tatsächlich da irgendwie so einen krassen Unterschied gibt, gerade irgendwie so in einem relativ jungen Alter, noch so von sich aus so 10, 11, 12 oder so ein Kram. Glaube ich schon, dass es so ist, wenn ich denen einfach sowas wie Super Mario Bros. Geben, haben die einfach Spaß dran und werden spielen. Ich habe das Gefühl, dass sie sagen würden, ah, oh, das ist mir zu doof und zu anstrengend und Ja, das weiß man halt nicht. Das ist natürlich, das weiß man. Ich habe das Gefühl, das ist aber trotzdem sowas, was halt universell einfach funktioniert. Ich meine, zu dem Zeitpunkt habe ich die Hoffnung, dass ich sie noch nicht so sehr technisch ruiniert habe, dass sie halt jeden Tag irgendwie vor ihrem Tablet sitzen und irgendwie, keine Ahnung, die verrücktesten, bescheuertsten, actionmäßigsten Spiele spielen. Ich würde das tatsächlich schon noch ein bisschen einschränken und schon sagen, probiert's einfach mal. Nicht, dass ich das darauf limitieren würde und sagen würde, ihr dürft nur das spielen, aber ich würde schon sagen, hier ist ein Super Nintendo, das kann ruhig eure erste Erfahrung sein, war bei mir auch die erste und danach können wir dann sehen, was quasi, wenn ihr Spaß am Videospielen habt, dann gebe ich euch andere Dinge an die Hand, aber ich würde das, glaube ich, schon so machen. Ich kann das auch nachvollziehen. Ich habe nur ein bisschen das Gefühl, also so aus meiner eigenen Erfahrung, wenn man, wie soll ich sagen, also als kleines Kind, klar, ich habe auf dem Super Nintendo viel Spaß gemacht. In dem Moment, als meine ersten Kumpels die Playstation hatten, wollte ich diese Spiele auf der Playstation haben. Wenn jetzt mein Vater gesagt hätte, ich habe früher auf dem NES gern das gespielt, spielt das auf dem NES, hätte ich gesagt, ich will aber die Playstation haben. Also so dieses Dabeisein, was dein soziales Umfeld auch so macht, dass ich, also es kann doch eben, wenn sie Spaß dran haben, umso besser, aber ich kann mir halt auch einfach gut vorstellen, dass dann vielleicht einfach dieses, das ist irgendwie lame, das ist irgendwie alt, ich hätte gerne lieber was anderes, dass das auch sein könnte. Natürlich, diese Spiele, meiner Meinung nach, warum sollten sie heute weniger Spaß machen als früher, aber dieses, ich glaube heute im jetzigen Alter habe ich, glaube ich, einen anderen Blick dafür, dass ältere Sachen nicht unbedingt schlechter sein müssen. Ich glaube, früher hatte ich auch so ein bisschen so dieses, naja, was jetzt irgendwie neu ist, ist auch irgendwie cooler. Ich meine, das kann ich schon mal nachvollziehen, aber das ist halt eben so, glaube ich, genau der Unterschied. Also ich kann nachvollziehen, wenn man sagt quasi, deswegen möchte ich meinem Kind das quasi auch so ein bisschen, also ich würde ihm das nicht verwehren, weil ich schon das Gefühl habe, dass das irgendwie auch Sinn macht quasi, dass das Kind dann einfach, wenn es sagt, ich möchte halt lieber das spielen, was halt cooler ist und neuer ist, dann. Aber ich bin halt tatsächlich so, dass ich sagen würde, ich würde halt versuchen, einfach mein Kind ganz klar auch dahin zu erziehen, dass das halt völlig irrelevant ist, weißt du? Ich würde halt immer so sagen, so, ja, mag sein, aber ist doch egal. Also weißt du, was ich meine? Ich meine, ich weiß, dass ich zum Beispiel in meinem Alter, als ich aufgewachsen bin, ich war immer der einzige Idiot, der keinen Tamagotchi hatte oder kein Jojo als jemand oder so ein Kram, weil es mich einfach auch als Person nicht interessiert hat. Also ich habe nicht eingesehen, warum das jetzt irgendwie besonders interessant sein soll, nur weil es gerade alle machen. Wenn ich kein Interesse dafür habe, ich kein Interesse dafür. Deswegen würde ich schon wieder das auch meinem Kind versuchen mitzugeben, zu sagen, das mag zwar sein, dass alle das gerade spielen, aber spiel halt das, woran du Spaß hast. Und wenn dir Super Mario gerade Spaß macht, ja, klar, aber, ja, wie gesagt, klar, ich würde es deswegen nie einschränken. Klar, ich würde es auch nie einschränken und sagen, ich würde ihnen meine alten Spiele gar nicht erst geben. Ich würde ihnen schon die Option geben, ich würde es aber auch in dem Sinne vielleicht mehr akzeptieren als du, wenn sie sagen, naja, sie haben gerade keinen, also die macht das irgendwie nicht an. Und ich glaube, das ist ja auch wieder von Person zu Person verschieden. Es gibt Personen, denen ist es egal, was die große Gruppe macht. Es gibt Leuten, denen ist das nicht so egal. Und Klar. Ich weiß halt nicht, wie sich mein Kind dann persönlich oder von der Persönlichkeit entwickeln wird. Vielleicht möchte es einfach Teil dieser Gruppe sein. Vielleicht möchte es dann eben Teil dieses sozialen Umfelds sein. Und ich glaube, das ist dann etwas, wo ich dann sagen würde, naja, dann einfach erstmal abwarten, wie sich das entwickelt. Sie haben auf jeden Fall jederzeit die Möglichkeit. Ich meine, mit Konsolen ist eh am super einfachsten. Ja, schon. Einfach Super Nintendo anschließen, die paar Cartridges hinlegen und wenn sie Bock haben, dann spielen sie das. Ich meine, die Sache ist natürlich einfach die, dass wir natürlich auch unterscheiden müssen. Wir sagen, also für uns natürlich sowieso super einfach auch zu sagen, wir ermöglichen das unseren Kindern zum Beispiel auch. Ich meine, andere Eltern würden wahrscheinlich auch schlicht und ergreifend einfach sagen, nö, ich sehe nicht ein, dass ich dir eine neue Konsole kaufe. Aber die Möglichkeit besteht halt nicht. Du wirst die Konsole eh selber haben. Also, weißt du, ich meine, du wirst nicht so von wegen so, ich habe keinen Bock irgendwie für mein Kind so viel Geld auszugeben, nur damit du einfach Teil einer Gruppe sein kannst. Das ist das typische Argument, was halt Eltern immer haben. Du kriegst halt das und das nicht, weil das ist zu viel Geld nur dafür, dass du irgendwie irgendwas hast, was alle anderen auch cool finden. Was ja, ich meine, ein Stück weit gerechtfertigt ist und gleichzeitig aber auch, wenn das Kind es wirklich haben will, bedeutet, dass du es ihm quasi aus einem Grund verwehrst, der mit dem Kind eigentlich nichts zu tun hat. Das würde einfach ganz gern das haben. Unabhängig davon, ob es irgendwie cool in der Gruppe ist oder nicht. Dieses Problem wird ja in dem Moment nicht bestehen. Ich meine, ich werde zwar wahrscheinlich eher ein Gaming-PC haben als eine Konsole, aber je nachdem, wenn ich später Geld verdiene, werde ich wahrscheinlich auch einfach aktuelle Konsolen bei mir rumstehen haben. Und das ist ja der große Vorteil und das ist ja so ein bisschen auch der Ausgangspunkt gewesen. Unsere Kinder werden es ein Stück weit besser haben, haben wir ja quasi so gesagt, wenn man das tatsächlich jetzt so gleich bewertend irgendwie ausdrücken möchte. Weil mit uns als Gamern, es ist nicht schwer quasi irgendwie immer aktuell auf dem aktuellsten Stand zu sein, was Gaming hält, weil wir es wahrscheinlich sein werden. Kann man natürlich jetzt nicht 100% sagen, aber wir gehen, glaube ich, beide davon aus, dass wir auch in Zukunft nach wie vor so sehr im Gaming drinstecken werden, dass es irgendwie nicht so ist, dass wir uns spezifisch für irgendwas informieren müssen, was unsere Kinder haben wollen. Nicht nur, dass wir quasi wissen, was quasi aktuell ist, sondern wir werden es wahrscheinlich selber auch spielen. Und das macht natürlich schon einen riesen Unterschied. Ich meine, wenn dein Vater halt einfach die ganzen Spiele spielt, die deine ganzen anderen Kumpels cool finden, dann kannst du sie dadurch logischerweise auch spielen. Also, wie gesagt, ne, mit Einschränkungen, ich meine. Das heißt nicht, Klar. dass so wie jedes ab 18 Spiel dadurch zugänglich ist, aber so. Grundlegend ist es ja schon so, dass wenn wir einfach mit den aktuellen Titeln spielen, dass dann die Kinder sie dann auch zur Verfügung haben. Also, ich meine, da stimme ich auf jeden Fall zu. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich könnte mein eigenes Kind sein und würde mir meine jetzige Library angucken. Oh, fantastisch. Ich meine, letztendlich natürlich klar, wir haben natürlich auch dadurch, dass frühe Spiele eine, sag ich mal, eine begrenzte Ressource waren, natürlich auch ein ganz anderes Verhältnis zu den Spielen, die wir früher gespielt haben. Ich meine, das haben wir ja, glaube ich, schon mal gesagt. Nostalgie entspricht ja nicht nur daraus, dass es so die ersten Erfahrungen waren, sondern auch damit, du hast extrem viel Zeit mit verbracht, weil es gab einfach nichts anderes, was in der Zeit spielen konntest. Heutzutage ist halt so, wie ich das halt sehe, ich habe halt einen riesen Backlog. Ich kann nie darüber klagen, nicht genug Spiele zu haben. Während ich früher halt das Gefühl, okay, ich habe es jetzt 2x7 zum vierten Mal durchgespielt. Es ist immer noch ein geniales Spiel, aber ich möchte jetzt trotzdem was Neues haben. Aber ich ich kann nicht. Und heutzutage ist eher so, oh Gott, wie soll ich das alles jemals spielen? Und in die, so geht's mir auch. Und ich stimme mir auch zu, wenn meine Kinder wirklich Lust an Videospiele entwickeln und dann auch Lust daran haben, sage ich jetzt mal, auch ältere Videospiele zu spielen, da steht ihnen die ganze Library halb, oder jedenfalls je nachdem, was sie dann spielen können, die halbe Library offen. Und klar, ich als kleines Kind hätte mich da super gefreut. Das ist halt, da fühlt man sich halt ein bisschen wie im Schlaraffenland. Ja, definitiv. Aber das ist halt auch so die Frage. Ich meine, das ist halt das nächste Ding. Hast du überhaupt eigentlich wirklich Großes? Oder das ist ja sowieso dieses klassische Dilemma. Das, was deine Eltern machen und das, was deine Eltern wollen, gilt ja pauschal als uncool. ich meine, das ist natürlich, wie gesagt, das ist ein Klischee. Und das ist ein Klischee nicht ohne Grund. Das heißt, es stimmt auch schon oft genug. Die Frage ist halt tatsächlich so, ist es überhaupt noch interessant? Ich meine, kann man es auch übertreiben? Kann man seinem Kind Spielen so nahelegen, dass das Kind aus Prinzip keine Lust mehr drauf hat? Ich glaube, wenn man zu sehr drückt, das ist, glaube ich, das, was ich vorhin auch meinte. So, also... Wenn man, ich meine gar nicht unbedingt nur pushen, sondern einfach nur Enthusiasmus zeigen. Ich meine nicht unbedingt nur sagen, du musst unbedingt spielen, sondern im Sinne von, ich bin enthusiastisch, gefällt dir das nicht besonders gut? Ich glaube, man muss einfach so eine richtige Balance finden. Also, ich glaube, man muss es seinem Kind nicht so an die große Glocke hängen. Also man muss es ihm nicht die ganze Zeit sozusagen ins Ohr flüstern, dass du so groß enthusiastisch bist. Ich glaube, meine Kinder werden schon merken, dass ich bestimmte Sachen einfach gerne tue und manche nicht. So wie ich als Kind dann auch merke, was mein Vater gerne tut, ohne dass er mir es jetzt bestimmt sagen muss, dass er es tut, ohne dass er damit aufdringlich wird. Merkt man ja, dass er bestimmte Sachen macht. Und ich habe da eigentlich mal das Gefühl gehabt, wenn, solange das in einem, sag ich jetzt mal, Umfeld passiert, dass du nicht das Gefühl hast, dass du in irgendeiner Weise gedrängt eingedrückt oder irgendwie, dass du die ganze Zeit nur, dass es dir im Kopf rumschwirrt, dann, glaube ich, passt schon. Und ich glaube auch, wir zwei sind jetzt nicht Leute, die jetzt dann, wenn man später Familie arbeitet und so weiter, dass man die ganze Zeit, wenn man mit seinen Kindern redet, nur 24/7 nur über Videospiele reden wird. Und deswegen. Also ich glaube, es kann schon passieren, aber ich glaube, so wie ich mir vorstelle, wie ich sein würde, glaube ich das nicht. Und ich meine, man muss natürlich, darf natürlich auch nicht vergessen, zum Elternsein gehört natürlich noch ein anderer Elternteil dazu Ja. und da weiß man natürlich auch noch nicht, wie das dann wird. Vielleicht, keine Ahnung, vielleicht wird meine spätere Frau dann einfach sagen, vielleicht wird sie da dann immer sagen, naja, ich möchte, dass er aber nur 1 Stunde spielt. Und ich sage, nee, ist völlig okay, wenn er da auch mal 2 oder 3 Stunden spielt. Also Oder 15. wir Ja, spielen gut, jetzt weil gemeinsam. Das geht auf meine Gaming-Zeit und die ist unendlich. Richtig genau, die ist unendlich, ja. Ja, keine Ahnung, das ist ja schon natürlich klar, keine Ahnung. Das ist ja die nächste Frage. Wie würdest du auch mit Spielen umgehen? Ich meine, jetzt haben wir die ganze Zeit darüber geredet, wie würden wir unsere Kinder zum Spielen ermutigen? Würden wir das tun? Wie würden wir damit umgehen? Quasi einfach nur mit der Sache, dass wir gerne wollen, dass sie spielen. Die nächste Frage ist natürlich, wie würden wir einfach nur als Spielereltern damit umgehen, dass unsere Kinder spielen? Hätten wir ein anderes Verhältnis dazu? Dadurch, dass wir wissen, was Spielen bedeutet, hätten wir deswegen tatsächlich auch andere Standards als unsere Eltern das hatten? Ich meine Eltern haben es ganz klar eingeschränkt, wie lange ich am Tag spielen kann. Und ich würde immer sagen, ich als spielender Vater hätte ein ganz anderes Verhältnis dazu. Aber wahrscheinlich würde ich es gar nicht groß anders machen als meine Eltern, wenn ich wirklich bewusst drüber nachdenke. Ich würde es auch genauso einschränken, zeitlich gesehen. Zum Beispiel, ich würde natürlich sagen, du darfst es halt nur eine halbe Stunde spielen. Ich meine, mein erstes Spiel, das ich damals gespielt habe, war Anno 1602 mit Endlosspielen. Das kannst du natürlich mal getrost knicken, dass du das Kind davor setzt und dass es in einer halben Stunde kannst wieder aufhören. Ich meine, diese Endlosspiele in Anno sind halt, es wird halt immer komplexer. Wenn du das nicht jeden Tag spielst, musst du dich halt wieder einarbeiten. Das ist halt, ich habe das Gefühl, noch schwieriger als bei einem Rollenspiel, da wieder reinzukommen, wirklich. Definitiv. Wieder in das ganze System, das du mit deiner Stadt aufgebaut hast, wo sind welche Warenketten, auf was muss ich achten? Alles sind so Dinge, in die man sich erstmal wieder einarbeiten muss, tatsächlich auch. Und ich meine, das war natürlich dann schon tatsächlich ein riesiger Unterschied. Ich wäre trotzdem tatsächlich auch immer noch so, dass ich sagen würde, ich würde es schon klar einschränken. Ich glaube, ich würde einfach mehr teilhaben am Hobby meiner Kinder. So wie Eltern eben zu Fußballspielen Ja. gehen, aber nicht dabei sind, wenn das Kind spielt, wäre ich einfach auch dabei, wenn das Kind spielt. Nicht nur einfach um zu kontrollieren, was es tut, sondern einfach um es zu unterstützen und glaube ich, weil ich es auch interessant finden würde. Ich meine, genauso wie sich Eltern eben ein Fußballspiel des Sohns angucken, weil sie es spannend finden und mitfiebern, ist natürlich jetzt in einem nicht kompetitiven Sinn bei Videospielen ein bisschen was anderes, aber trotzdem wäre ich einfach da, Wer weiß, um vielleicht siehst zuzugucken, du wie mit mein deinem Sohn Sohn zu, wie er LOL spielt. spielt und Diamond oder Challenger. Siehst du, solche Sachen halt, keine Ahnung, aber so auf jeden Fall geht es halt schon, glaube ich, auch darum, dass ich halt einfach mehr teilhaben würde am Hobby meines Sohnes und auch klar zeigen würde, ich bin auch da und Fragen beantworten, ein bisschen helfen und so ein Kram, weißt du, Tipps Klar, also geben und so ein Scheiß. wenn sich einer meiner Kinder wirklich sich herausstellt, dass Videospiel eines seiner großen Hobbys wird, dann würde ich natürlich auch teilhaben wollen, definitiv. Ja, und ich glaube, das ist tatsächlich ein Riesenunterschied. Wenn ich mir vorstelle, mein Vater stand ab und an mal, wir hatten ja, ne, so der erste PC, den wir hatten, der stand hier bei uns unten im Flur. Das heißt, also super zentral im Haus, wo ständig Leute vorbeigelaufen sind. Das heißt, also ich habe dann wirklich einfach in der Öffentlichkeit so ungefähr gespielt. Und das bedeutet natürlich auch, dass mein Vater regelmäßig vorbeigelaufen ist. Und an manchen Spielen hat er gar kein Interesse gehabt, aber manche Spiele haben mich durchaus interessiert, zum Beispiel Rennspiele oder so ein Kram. Dann stand er schon mal eine Viertelstunde hinter mir und hat gesagt, so, ah ja, oh, pass auf da vorne oder so ein Kram. Hat irgendwelche Tipps gegeben und gesagt, kannst du nicht das und das machen? Und ich weiß schon, dass das für mich tatsächlich irgendwie was sehr Cooles war, dass ich irgendwie dadurch die Hoffnung hatte, cool, vielleicht wird mein Papa irgendwann auch spielen. Was nie so richtig dazu gekommen ist. Aber ich weiß schon, dass es tatsächlich für mich einfach was Cooles war, wenn mein Vater quasi anwesend war, während ich gespielt habe. Nicht unbedingt, weil wir irgendwie zu wenig Zeit miteinander verbracht hätten oder irgend so ein Quatsch. Ich habe genug Zeit mit meinem Vater verbracht, sondern einfach, weil es halt, das war mir damals schon ein sehr wichtiges Hobby und es war cool zu sehen, dass mein Vater sich da zumindest auch grundlegend für interessieren kann und ein Stück weit versteht, was meine Faszination ist. So, das ist ja das große Problem, das ich immer damit hatte, dass es schwer zu vermitteln war, warum mir das so wichtig ist, weil niemand wirklich verstanden hatte, also elternteilmäßig, was Spiele sind und was das bedeutet. Aber dass mein Vater ab und an dahinter steht und halt einfach, ich merke, er findet auch gerade faszinierend, was da auf dem Bildschirm passiert. Hat mir so ein bisschen quasi so nägelt, also ne, mein Vater versteht wahrscheinlich doch schon so grundlegend, was die Faszination davon ist. Und das ist natürlich einfach ganz angenehm, habe ich das Gefühl, Definitiv. Ich das zu wissen. meine, mein Vater spielt ja auch heute wirklich noch ein bisschen. Und mein Vater ist zum Beispiel einer, wo ich schon immer das Gefühl hatte, wenn er damit aufgewachsen wäre, würde auf jeden Fall nicht vielleicht so viel spielen wie ich, aber er würde auf jeden Fall sehr viel mehr spielen. Ich weiß aus vielen Gesprächen mit ihm, dass er sagt, er würde ganz gerne manche Genres spielen, kann es aber nicht. Das kann man vielleicht später im nächsten Thema noch mal erwähnen. Aber er auch heutzutage immer noch dann auch mal fragt so, ja, was gibt's denn da vielleicht so Spiele, die er vielleicht spielen könnte? Also er versteht die Faszination und ist auch selbst immer noch sehr fasziniert davon. Und ich glaube auch, dass mir das damals auch sehr geholfen hat. Ich meine, wenn der Vater halt Resident Evil mit dir spielt, das ist halt mega awesome. Ja, schon ganz klar nachvollziehbar. Was wollte ich jetzt gerade noch sagen? Genau, noch eines, ich würde aber auch, glaube ich, sagen, dass so eine Art Begrenzung auch auf jeden Fall da sein muss in enger Hinsicht. Also Es kommt natürlich darauf an, dann auch wie alt dann das Kind wird, ab einem bestimmten Alter, dann würde ich dann auch immer mehr die Zügel loslassen, immer mehr Eigenverantwortung und so weiter, aber dass ich das dann vielleicht dann irgendwann, so wie meine Eltern das getan haben, dann irgendwann nicht mehr richtig an Stundenzahlen sozusagen dranhänge, sondern einfach bestimmte Konditionalitäten dranhänge, wie ja. Schulnoten, Schulleistungen und so weiter, dass die Sachen gemacht werden müssen, also Sachen, die vielleicht auch objektiv sind und die man dann auch immer wieder kontrollieren kann, die dem Kind auch vielleicht so ein bisschen das Gefühl geben, ich habe selbst Kontrolle darüber und so habe ich das damals wahrgenommen, ich habe Kontrolle darüber, wie viel ich spielen kann oder nicht. Wenn ich dieses Privileg behalten möchte, dann sehe ich am besten zu, dass ich diese Konditionalitäten immer erreiche. Ja. Dass es dann auch so funktioniert, dass das dem Kind so auch ein bisschen mehr, sage ich jetzt mal, Eigenverantwortung über das, was es tut, gibt. Auf jeden Fall, ich meine, im Laufe der Zeit würde ich das definitiv auch so machen. Ich weiß noch, dass irgendwie hat das immer gesagt, ich weiß gar nicht mehr, ob das ein Kumpel von mir war das oder sowas, bei dem es eben so war, nach der Stunde Kendo geht's halt zu Burger King oder so ein Kram. Das ist halt dieses klassische, Voraussetzungen- und Belohnungsding halt so. Wenn du gewisse Voraussetzungen erfüllt, wirst du halt dafür belohnt. Und ich weiß nicht, ich glaube, ich würde Spiele nicht unbedingt 100% daran knüpfen. Also ich hätte schon das Gefühl, dass irgendwie Spiele vielleicht ein bisschen was anderes in der Hinsicht für mich wären, weil ich irgendwie das nicht so unbedingt nur als Belohnung empfinden würde. Ich habe das ja auch schon öfter mal gesagt. Ich bin schon der Meinung auch, dass Spiele klare Vorteile für dich haben. Ich meine, Sport zu treiben ist für mich in dem Sinne auch keine Belohnung. Ich würde zum Beispiel sagen, gute Schulnoten, dann darfst du Fußball spielen, du darfst immer Fußball spielen. Das heißt also, ich würde es nicht 100% konditional daran bieten, weil ich schon das Gefühl habe, dass Spiele dir ein Stück weit auf eine andere Art und Weise ebenfalls Fähigkeiten vermitteln. Und das ist ja sowieso das grundlegende Problem, dass sie immer noch so ein bisschen beim Verständnis von Videospielen haben, dass sie auch immer noch deswegen so ein bisschen in dieser ganzen Jugendzeitverschwendungsecke drin sind, weil man ganz klar sagen kann, und das ist ja ein Stück weit erstmal für jemanden, der nicht wirklich drinsteckt, auch nachvollziehbar: Fußball hat den Vorteil, du spielst Fußball, das bedeutet nicht nur soziale Interaktion, das bedeutet auch Teamfähigkeit lernen, das bedeutet, du bist sportlich aktiv, also hältst dich einigermaßen fit und. Das heißt also Sportarten sind immer ein großer, also eine ganze Liste von Benefits geknüpft, wo man sagen kann, das hat immer positiven Einfluss auf das Kind. Nichts davon verbindet man in irgendeiner Form pauschal erstmal mit Videospielen. Obwohl Studien immer wieder zeigen, dass Videospieler ganz klare Assets haben, die Leute, die keine Videospiele spielen, im Vergleich ein Stück weit nicht haben. Das ist zum Beispiel sowas wie Teamfähigkeit. Das ist auch ein Stück weit was mit Kommunikation, gerade wenn du eben kompetitiv oder auch allgemein einfach nur Koop oder eben eine Multiplayer-Spielen spielst. Das ist Hand-Augen-Koordination, das ist Problemlösungsfähigkeiten und. Also Spiele geben dir durchaus auch positive Assets mit, die dann im richtigen Leben auch durchaus relevant sein können. Und daran angelehnt würde ich tatsächlich auch sagen, dass es immer noch wirklich auch dann relativ schnell wie ein Hobby behandeln würde. Ich meine, definitiv, es würde bei einer Begrenzung ja auch gar nicht in erster Linie darum gehen, dass ich das Gefühl habe, das ist alles Zeitverschwendung, was sie machen, sondern nein, sie müssen natürlich ein Gefühl dafür kriegen, es macht Spaß, es bedeutet aber nicht, dass sie sozusagen, ich meine, ich weiß als kleines Kind, wenn du die Gelegenheit hast, so lange zu spielen, wie du willst, dann wirst du diese Zeit auch nutzen, bis zum geht nicht mehr. Ja, und letztlich geht es ja nicht darum, dass es, also auch bei Videospielen zu bringen, Exzessivität hat noch niemandem geholfen, das weiß ich im Nachhinein natürlich auch. Und man muss seinem Kind natürlich dann in dem Sinne so, oder sollte ihm schon mal sagen, ja, es, ich weiß schon, dass es keine Zeitverschwendung ist, aber es bedeutet auch nicht, dass man wirklich den ganzen Tag damit verbringen sollte. Ja, natürlich. Es gibt bestimmte Sachen, die müssten auf jeden Fall vorher gemacht sein, Hausaufgaben, keine Ahnung, also so in dem Sinne. Klar, natürlich, ich meine, das ist natürlich auch in der Hinsicht natürlich ein schwerer Vergleich und etwas hinkender Vergleich von mir, weil man natürlich schon sagen muss, zum einen ist ein Sport da doch immer ein Stück weit mit Arbeit verbunden. Sport ist nicht immer nur reiner Spaß, du musst dich ja eben körperlich ertüchtigen, es ist auch einfach körperliche Arbeit. Und damit natürlich immer gleichzeitig auch schon damit verbunden, dass das Kind, glaube ich, allein dadurch ein Bewusstsein dafür entwickelt, dass es zwar Spaß macht, aber es gleichzeitig, wie gesagt, auch ein Stück weit Arbeit ist. Und zum anderen ist es natürlich auch schon so, dass natürlich auch Fußball was anderes ist, weil du eben nicht sagen kannst, du kommst nachmittags nach Hause, oder zumindest oft nicht, du kommst ja einfach nachmittags nach Hause und sagst, bevor ich jetzt irgendwie, ich habe keinen Bock auf Hausaufgaben, deswegen gehe ich jetzt einfach raus und spiele 15 Stunden Fußball mit meinen Kumpels. Das ist natürlich an wesentlich mehr Voraussetzungen geknüpft, die erfüllt sein müssen, damit du überhaupt das spielen kannst, wohingegen der Computer oder eben die Konsole einfach da ist. Also um Fußball zu spielen, musst du dich mit deinen Freunden verabreden, du musst einen Platz haben, du musst einen Ball haben, du musst die Zeit haben, du musst da hingehen und. Wohingegen Videospiele eben einfach nur erfordern, dass du einen Finger hast, mit dem du einen Knopf betätigst, um die Konsole in den PC einzuschalten und dann einfach nur die Möglichkeit zu sitzen und einen Controller zu bedienen im Notfall. Und das ist natürlich immer schon eine ganz andere Konditionalität, sodass ich natürlich schon klar sagen muss, das ist natürlich ein Unterschied auf jeden Fall, das kann man nicht auf eine Stufe stellen, aber ja. Ich verstehe schon grundsätzlich, was du meinst, also ich... Ja, also ich würde tatsächlich einfach auch wirklich spezifisch für mich einfach nochmal hervorheben wollen, auch bei meinen Kindern, dass es keine Zeitverschwendung ist, unbedingt per se Videospiele zu spielen. Dass man aber auch natürlich, und das ist, glaube ich, eine Sache, die mir wirklich fast am wichtigsten wäre, das wäre so der wichtigste Punkt quasi, dass ich trotzdem auch gleichzeitig so ein bisschen ermutigen würde, das zu tun, was ich selber tue. Videospiele eben nicht nur als verschwenderische Kurzweil zu sehen, sondern eben ein Stück weit einfach als interessantes Medium. Genau wie ich meinen Kindern ermutigen würde, nicht einfach nur Bücher zu lesen, weil sie gerade nichts Besseres zu tun haben, um sich die Zeit zu vertreiben. Ich würde immer sie ermutigen, Bücher zu lesen, um ihren Wortschatz zu erweitern. Einfach nur grundlegendes Geschichten erzählen, vielleicht nicht unbedingt nur zu lernen, sondern einfach etwas über Themen zu lernen. Vielleicht auch einfach eben Romane mit historischem Hintergrund oder irgendwas. Zumindest einfach immer sie zu ermutigen, zu sagen, ein Hobby muss nicht nur Kurzweil und Zeitvertreib sein, sondern das kann gleichzeitig auch irgendwie etwas sein, das dir etwas beibringt, das dich weiterbringt. Das würde ich bei Videospielen genauso tun. Ich meine, die Art und Weise, wie ich mit Videospielen umgehe, ist ja genauso. Deswegen spiele ich so gerne und so lange und so viel Videospiele und deswegen ist es für mich eben auch mehr vielleicht ein Stück weit als ein Hobby, weil es für mich schon durchaus wichtig und relevant ist, dass Videospiele eben mir wesentlich mehr bieten als nur reine kurzweilige Ablenkung, sondern eben auch anspruchsvollere Gedankengänge, in Anführungsstrichen natürlich gesetzt. Ich meine, wer weiß, wie anspruchsvoll meine Gedankengänge sind, aber vielleicht bin ich auf dem Niveau einer Eintagsfliege. Aber das ist ja in dem Moment irrelevant. Es geht mir einfach nur darum, dass ich halt mehr aus Videospielen mitnehme und mir mehr über Videospiele Gedanken mache, als das reine. Weil natürlich dann auch wahrscheinlich ist dann sowas dann auch in einer Phase kommt, wo das Kind dann auch vielleicht diese Konzepte dann auch versteht. Also. Natürlich, klar, aber das ist halt die Sache. Ich meine, wenn sie am Anfang einfach sowas spielen wie zum Beispiel Super Mario Brothers, dann müssen sie nicht groß irgendwie überanalysieren, was genau das da bedeutet, was Mario da tut. Das ist natürlich auch nicht unbedingt das Spiel dafür. Ohne, dass ich das jetzt damit abwerten möchte, aber ne, Mario ist ein anderes. Ja, richtig, ist halt eine andere Art von Anspruch. Das ist halt eher ein mechanischer Anspruch und so ein Kram. Und das ist halt eben einfach auch so ein Spiel, das gut für Kinder geeignet ist, weil es eben bunt ist, es ist relativ nonchalant, es ist nicht irgendwie mega, hat keine düstere Story oder Welt, es ist bunt, es ist lustig, es ist unterhaltsam und fertig. Aber klar, also ab einem gewissen Alter natürlich erst. Aber ich glaube, das ergibt sich natürlich dann einfach auch natürlich mit den Spielen, die man wahrscheinlich dann spielt. Aber das wäre, glaube ich, für mich tatsächlich bei meinen Kindern das Wichtigste, dass ich ihnen schon irgendwie näher bringen wollen würde. Spiele sind nicht einfach nur Ablenkung und Kurzweil. Wenn ihr von mir wollt, dass ich das Spiel als mehr betrachte, als einfach nur, ihr spielt halt, weil ihr gar nichts Besseres zu tun habt, dann müsst ihr mir auch beweisen, dass das, also nicht beweisen, aber dann muss ich auch sehen, dass das so ein bisschen der Fall ist. Dass ihr das nicht nur zur Zeitverschwendung tut, weil dann habe ich schon das Gefühl, dass ihr auch ruhig mal ein bisschen länger spielen dürft, wenn ich das Gefühl habe, es hat halt auch einen anderen Mehrwert. Mhm. Aber so würde ich das zumindest sehen. Noch eine ganz andere Sache, weil du vorhin gesagt hast, wie würden wir sozusagen spielen, wenn wir Kinder haben. Also, ich habe eine ganz interessante Geschichte gelesen von einem, der super gerne MMOs spielt. Und ist ein Kerl, also der ist Vater geworden von zwei Töchtern. Und der meinte halt, einem Thread, wo es darum ging, warum Männer eigentlich manchmal als Frauen in MMOs rumhüpfen. Und wir kennen ja diese Geschichten, welche Gründe es da geben würde und so. Und er hat halt einfach gemeint, so, naja, er spielt mittlerweile einfach immer Frauen, weil seine Kinder ihm beim Spielen zugucken, und er möchte seinen Töchtern zeigen, dass Frauen Kickass sein können. Mhm. Und stimmt, das habe ich, glaube ich, auch gelesen damals. Ja, und das fand ich einen extrem coolen Grund, muss ich ehrlich sagen. Also, ja, vor allem ist es halt in dem Sinne auch ja ein sehr peripherer Grund. Das ist ja schon fast, hat ja nichts mehr mit dir persönlich was zu tun. Klar, aber das wollte ich jetzt nur so als Anekdote reinbringen, weil mir das gerade so eingefallen ist, dass du das vorhin, die Frage vorhin so formuliert hast. Ja, auf jeden Fall. Das ist doch definitiv super cool. Das ist halt auch die Frage, klar, das ist natürlich jetzt die andere Seite quasi davon. Nicht nur werde ich meinen Kindern beim Spielen zusehen, sondern wahrscheinlich werden meine Kinder mir auch beim Spielen zusehen. Verändert das was am Spielverhalten? Ganz klar. Also ich meine zumindest in dem Moment, wo meine Kinder mir zusehen, ist es natürlich nicht grundlegend natürlich die ganz einfachste und offensichtlichste Sache, ich werde halt keine Erwachsenenspiele spielen. Ja. Du willst nicht in GTA Manager über den Haufen fahren. Richtig, zum Beispiel. aber auch darüber hinaus glaube ich tatsächlich, dass es durchaus nachvollziehbar wäre zu sagen, das hat auch einfach Einfluss auf mein Spielverhalten, wenn ich jetzt darüber nachdenke. Die Art und Weise vielleicht, wie ich spiele, Entscheidungen, die ich zum Beispiel in Quests oder so ein Kram treffe, ich glaube schon, dass ich das tatsächlich ein Stück weit, also, dass es beeinflussen würde, wenn meine Kinder mir dabei zugucken, wie ich spiele. Nicht unbedingt, dass ich mein ganzer Spielertyp verändern würde, aber ich glaube schon, dass es tatsächlich bei mir dann vielleicht auch andere Prioritäten hat, wenn ich weiß, dass jemand mir zuguckt und ich damit quasi das Ganze ja auch damit eine Wirkung auf diese Menschen hat, dann kann es schon sein, dass ich ein bisschen anders spielen würde. Ich meine, das ist tatsächlich eine Sache, die schwer einzuschätzen. Ich kann mir jetzt gerade nicht so, kann mir nicht hundertprozentig sagen, ob das so wäre oder nicht, aber vielleicht würde ich gewisse Wege, vielleicht würde ich auch ein bisschen mehr Zeit mir lassen, vielleicht würde ich ein bisschen nachvollziehbarer spielen. Ich meine, es ist ja letztendlich sogar jetzt schon so, wenn ich zum Beispiel Becker Legend of Grimlock spiele, also ich und meine Freundin spielen gerade derzeit Legend of Grimlock 2 zusammen durch. Und für mich wäre natürlich das Spiel, dadurch, dass ich halt, ich meine, ich habe schon 15 Milliarden dieser Spiele gespielt. Ich habe mit dieser Art von Rollenspiel angefangen. First Person, Grid-based, wie der Combat funktioniert und so ein Kram. Das kenne ich ein Stück weit so sehr, dass ich mir keine großen Gedanken mehr darüber machen muss, wie diese Spiele funktionieren. Ich entscheide ziemlich intuitiv. Und da es hauptsächlich auf diesen ganzen Tropes beruht, die wir alle kennen, es ist so ein klassisches Rollenspiel, dass ich genau weiß, was der Krieger tut. Ich weiß genau, was der Magier tut. Ich muss da nicht groß nachdenken. Ich muss auch nicht drüber nachdenken, in welche Werte zum Beispiel ich investiere. Weil ich weiß es einfach intuitiv. Aber wenn ich natürlich mit Becca spiele, dann lasse ich mir schon mehr Zeit. Dann denke ich auch mehr nach. Dann gucke ich mit ihr schon ganz klar die ganzen einzelnen Sachen durch. Und lerne natürlich logischerweise dabei tatsächlich auch noch was. Ich meine, es ist ja nicht so, dass ich... Ich habe zwar im Kopf, dass ich alles schon ganz genau weiß, aber dieses notorische, ich habe dieses Spiel schon gespielt, es gibt jetzt alle Tutorials. Also, wie mache ich das jetzt eigentlich? Und dann googelst du und so, hä, das haben die doch im Tutorial erklärt. Ne? Das habe ich geskippt. Ja, richtig. Sowas zum Beispiel. Also das macht auf jeden Fall schon ganz klar auch einen Unterschied. Von daher, ich glaube auch, dass es dann in dem Fall, wenn ich mit Kindern spielen würde, definitiv auch einen Unterschied machen würde, klar. Die Frage ist natürlich auch, wie es dann ist, wenn man mit seinen Kindern zusammenspielt. Würde man kompetitiv mit seinen Kindern zum Beispiel spielen? Würde man mit ihnen Koop spielen oder so ein Kram? Also würde ich mir ein Koop-Spiel packen, wie zum Beispiel Portal, weil Portal ist ein schlechtes Beispiel, weil das halt natürlich schon relativ anspruchsvoll ist. Aber keine Ahnung, es gibt ja haufenweise andere Koop-Spiele. Secret of Mana. Secret of Mana, weiß ich nicht, ob ich da. Meine erste Koop-Erfahrung, nee, Also ich glaube schon, also ich weiß sowas wie Minecraft, Skylanders. Ja, stimmt mir gut, Skylanders. Und mein Kompetitiv ist natürlich auch so, wenn mein Vater früher mit mir Mario Kart gespielt hätte, ich auch mit ihm Mario Kart gespielt. Natürlich, ist ja vor allem auch so eine Sache, ich meine, ich habe früher gegen meinen Vater zum Beispiel Tischtennis gespielt und natürlich habe ich 80% der Zeit verloren, auch wenn mein Vater sich nicht wirklich viel Mühe gegeben hat, weil er logischerweise wesentlich besser war. Bis ich irgendwann an einem Punkt angelangt war, wo ich halt gut genug Tischtennis spielen konnte. Irgendwann werden unsere Kinder uns ein Videospiel fertig machen. Ja, natürlich, aber das meine ich ja gerade so. Ich glaube auch gerade der kompetitive Gedanke ist vielleicht erstmal ein abwegiger, aber gleichzeitig ist es halt typisch so. Ich meine, wenn ich gegen meinen Vater im Garten Fußball gespielt habe, dann war das schon auch ganz klar so, er gewinnt hauptsächlich, aber dadurch lerne ich halt auch was. Ja. Logischerweise. Ja, keine Ahnung, das ist auf jeden Fall ein super interessantes Thema, aber bevor wir uns da jetzt komplett Ewigkeiten drin verrennen, würde ich sagen, gehen wir vielleicht einfach so ein bisschen weiter über jetzt von die noch weiter entfernte, für uns noch weiter entfernte Zukunft. Wollen wir noch einen Satz bringen? Ja, klar. Wenn ist ja schon genug, dass wenn du dann Kinder hast, dass du ja viel spielst, wenn du jetzt dann auch viele Freunde hast, wie jemanden wie deinen alten Podcast-Kumpel, der noch vorbeikommt und auch noch viele Spiele spielt. Ja, in der Tat. Das wird schon ein sehr umfangreiches Spielerlebnis werden. Ist ja auch gut so. Ich hätte mich ja damals drüber gefreut. Soll ich mich nicht beschweren. Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall würde ich sagen, gehen wir dann in die noch weiter entfernte Zukunft und so ein bisschen eben in das Thema, was fast am schwierigsten zu prophezeien ist. Was, glaube ich, fast ein bisschen am interessantesten ist, weil es eben auch relativ unbehandelt ist, aber gleichzeitig auch für mich persönlich zumindest den wahrscheinlich langweiligsten Ausgang hat, nämlich die Frage nach, was passiert jetzt eigentlich, wenn wir die erste Generation von Spielern und Spielerinnen haben, die anfangen, in ein Alter zu kommen, wo sich garantiert nicht nur der Spielgeschmack verändert, sondern vielleicht auch einfach die Fähigkeit mit Spielen zu spielen. Ich meine, Fähigkeit klingt jetzt natürlich relativ krass. Ich will nicht sagen, dass irgendwie Rentner nicht mehr die Fähigkeit haben zu spielen. Oder Rentner ist ja sowieso auch schon ein sehr schwerer Begriff, weil das halt eben mit 60 anfängt oder mit teilweise. Sagen wir einfach ältere Menschen. Richtig, genau. Also wenn man irgendwann in den Bereich kommt, wo man einfach nicht mehr ganz so fit ist irgendwie und Reaktionszeiten, wissen wir, ich meine, kompetitives Spielen in der E-Sport-Szene ist im Normalfall ab 25 bis 30, zumindest wenn es um reaktionsschnelle Spiele geht, nicht mehr wirklich möglich, weil die Reaktionszeiten nachlassen. Wie ist es erst mit 60, 70 so ungefähr? Die Frage, die sich quasi stellt, ist, wird sich durch diese neue potenzielle Zielgruppe von Spielern, die mit Spielen aufgewachsen sind und dann irgendwann eben in dem Alter sind, dass sie gewisse Spiele nicht mehr spielen können, wird sich dadurch einfach die Spieleindustrie ein Stück weit verändern? Wird es einfach nur bedeuten, dass wir eine neue Zielgruppe haben, zu die angecatert werden muss? Ändert sich überhaupt irgendwas? Muss sich überhaupt irgendwas ändern? Oder ist es einfach so, dass die Spiele weiter bestehen, wie es jetzt auch der Fall ist? Können ältere Menschen genauso ganz normal wie alle anderen auch eben auch Shooter spielen? Ist es vielleicht einfach nur eine Sache, dass eben gewisse Genres vielleicht wieder einen gewissen Aufschub kriegen, die jetzt gerade derzeit eher unterrepräsentiert sind? Wie zum Beispiel die Echtzeitstrategie. Oder Rundenstrategie, ja. Das sind, glaube ich, alles so Fragen, die wir uns irgendwie quasi dem wir uns als nächstes stellen wollen. Natürlich auch aus einer eigenen, rein persönlichen Perspektive die Frage, wie wäre das bei uns, oder wie glauben wir, wie das bei uns laufen wird? Ist das irgendwie für uns glauben wir, dass sich unsere Geschmäcker zum Beispiel verändern würden? Ich meine, wir haben natürlich auch über sowas natürlich in erster Linie gesprochen, weil es eben um sowas wie zum Beispiel Reaktionszeiten geht. Das ist ja der offensichtlichste Parameter, den man relativ gut messen kann, von dem bekannt ist, dass der mit dem Alter einfach irgendwann langsam nachlässt und der trotzdem sehr relevant ist für viele Spiele. Angefangen bei sowas wie zum Beispiel Shootern, wenn man sie zumindest halbwegs kompetitiv spielen möchte, aber auch grundlegend sind natürlich Shooter etwas, die schnelle Reaktionszeiten erfordern. Und dann weiter wie zum Beispiel Beat'em-ups oder so. Und letztlich alles, was irgendwie in Echtzeit passiert, ist natürlich... Richtig, ist ein Stück weit mechanisch anspruchsvoll. Ja. Richtig. Und da ist halt die Frage, wird sich das irgendwie verändern müssen? Wird es vielleicht einfach auch so sein, dass einfach Shooter langsamer werden? Werden sich ganze Genres einfach ein Stück weit vielleicht einfach den älteren Gegebenheiten noch anpassen? Wird es immer sowas geben wie langsame Shooter für Rentner, die nicht mehr ganz so schnell... Ich meine, bei Shootern glaube ich das halt eben nicht. Ich meine, es gibt ja Spiele, die da würde sich das... Da kann man das ja machen. Ich meine, Echtzeitstrategie, da gibt es ja meistens Spielgeschwindigkeitsbutton. Langsam, normal, schnell. Ich weiß auch, dass ein Vater von einem Kumpel von mir, der super gerne Age of Empires 2 spielt, der spielt halt auch mit Spielgeschwindigkeit langsam. Alles ist ein bisschen langsamer, du musst nicht alles so schnell klicken. Ich meine, Age of Empires ist eh nicht das schnellste RTS, aber es gibt da auf jeden Fall Möglichkeiten, das auf jeden Fall so zu modifizieren, dass du nicht mehr ganz so schnell sein musst wie früher. Shooter, glaube ich, wird schwierig. Ja. Beat'em-up wird, glaube ich, auch schwierig. Und das ist halt so die Sache, also Beat'em-up ist halt so auch so eine Sache, wo ich halt das Gefühl habe, keine Ahnung, wenn wir zwar irgendwann mal 70 sind, ich spiele gegen dich ein Beat'em-up, dann sind wir beide genauso langsam. Klar, ich meine, das ist natürlich dann wieder die andere Sache, die Kehrseite so ein bisschen, wenn du halt mit anderen Leuten spielst, wenn es wirklich um kompetitiv geht, die genauso langsam oder schnell sind wie du, dann macht es natürlich wieder keinen Unterschied mehr. Selbst ein Shooter macht da keinen Unterschied mehr. Selbst ein Counter-Strike ist halt, wenn du mit Leuten spielst, die eigentlich besonders gut sind, dann hat keiner trotzdem irgendwie krasse Nachteile davon, dass er nicht besonders gut ist, weil halt alle nicht besonders gut sind. Und wir kennen alle die Duelle der Buttonmasher gegeneinander in Tekken oder so. Und Kram ist halt zwei Typen, die einfach irgendwas drücken und auf dem Bildschirm explodiert was und irgendwer gewinnt halt zufällig. Die Frage ist tatsächlich einfach, und das ist das, was für mich so die logische Schlussfolgerung war, gewisse Genres werden für mich einfach nicht mehr so interessant sein, ich werde es nicht mehr spielen. Und als ich das gesagt habe, hast du schon ganz klar gesagt, eigentlich glaubst du nicht, dass sich dein Geschmack wirklich verändern wird. Du hättest tatsächlich wahrscheinlich eher den Anspruch, dass du auch weiterhin die Spiele spielen kannst, die du jetzt gerne spielst, wohingegen ich wahrscheinlich denken würde, ich glaube ein Stück weit, wenn ich diese Spiele vielleicht einfach nicht mehr spielen wollte, ich glaube, mein Geschmack wird sich gegebenenfalls einfach auch ein bisschen verändern hin zu einem zu Genres und Spielen, die eben mehr dem catern, was für mich persönlich noch möglich ist. Vielleicht stört's Leute auch gar nicht. Ich meine, hallo, wir sehen Leute, die fast komplett ganzkörpergelähmt sind, die mit einem Strohhalm im Mund World of Warcraft spielen. Und das auf einem Niveau, dass sie auch PvP und dergleichen machen können. Gibt es tatsächlich überhaupt diese Einschränkungen? Ist das alles nur in unserem Kopf oder haben wir irgendwie das Gefühl, dass es irgendwie alles nicht mehr möglich wäre, theoretisch, obwohl es eigentlich gar nicht der Fall ist? Das ist natürlich auch noch so eine Frage. Aber vielleicht natürlich erstmal überhaupt die Frage, würdest du, oder bist du der Meinung, dein Spielgeschmack würde sich gar nicht verändern und du würdest tatsächlich einfach... Das ist halt super schwer zu sagen, das ist halt so ein... Ja, aber klar. Aber also jetzt, ich meine, jetzt aus der eigenen, sage ich jetzt mal, wie soll ich sagen, wenn ich einfach so ein bisschen aus der eigenen Vorstellungskraft, hätte ich das Gefühl, so keine Ahnung, ob sich das nochmal richtig verändern wird. Ich glaube, es wird sich zumindest nie in dem Sinne verändern, dass ich das Gefühl habe, diese Art von Spielen ist jetzt auf jeden Fall langweilig oder mag ich nicht mehr. Ich werde sie wahrscheinlich immer mögen. Ich werde vielleicht nur irgendwann einsehen, dass sie in dem Sinne, wie ich sie jetzt spielen kann, nicht mehr so viel Spaß machen wie früher. Aber das Grundinteresse an dem Genre wird, glaube ich, immer da sein. Ja. Ich glaube, das wird sich nicht verändern. Und ich meine, letztendlich glaube ich erstmal für mich persönlich, dadurch, dass ich erstmal zum Beispiel gar keine Shooter-Spiele ist, das ist jetzt sowieso für mich irrelevant. Und JRPG ist ja, sozusagen gehört er eh zu den Genres, wo Turn-based, klassische Turn-based Kampfsysteme noch am weitest verbreitet sind. Deswegen ich zumindest bei meinem Lieblingsgenre so ein bisschen das Gefühl habe, das ist wahrscheinlich ein Genre, was für Ältere auf jeden Fall noch sehr gut spielbar sein wird. Natürlich, wir sehen einen Hang zu mehr Action-Kampfsystemen, aber es gibt auch immer noch genug japanische Arten von SRPGs oder rundenbasierte Spiele oder Dungeon Crawler. Die, glaube ich, auch mir im Alter noch ermöglichen werden, auf dem gleichen Niveau ungefähr zu spielen. Solange natürlich voraussetzt, man ist auch noch geistlich auf der Höhe, weil wenn es geistig nicht mehr funktioniert, geht gar nichts mehr. Aber ich meine, das ist ja so eine Sache natürlich, dass es fast egal ist. So, ich meine, das ist halt, das schränkt dich ja immer ein, das ist ja dann auch auf alle anderen Hobbys bezogen. Wenn du da nicht mehr ganz fit bist, dann wird alles schwierig halt, ne? Aber es ist halt so die Frage, ich meine, ich würde halt von mir immer noch sagen, ich bin ja jemand, der schon relativ viele verschiedene Genres spielt, weil jetzt außer Ego-Shooter und Schleichspiel fallen mir jetzt keinen Genre ein, was ich nicht oder gar nicht spiele. Von daher wird es wahrscheinlich auf jeden Fall immer was für mich geben, aber es wird wahrscheinlich irgendwann einen Punkt geben, wo ich dann auch irgendwie vielleicht für mich selbst sagen muss, ich würde es doch gerne spielen können, aber ich kann es vielleicht einfach nicht mehr so, beziehungsweise in dem Moment, in dem es nicht mehr, in dem ich vielleicht Hilfen benutzen muss für bestimmte Spiele, geht auch vielleicht die Faszination dieses Genres ein bisschen verloren. Das ist das Gefühl, dass es würde mehr Spaß machen, wenn ich es noch so spielen könnte wie früher. Es wird auf jeden Fall schade, aber es ist eine Entwicklung, die wahrscheinlich dann irgendwann unausweichlich sein wird. ja, vermutlich. Zumindest an einem gewissen Punkt auf jeden Klar, Fall. Aber ich glaube, es wird auf jeden Fall immer noch genug Genres geben für mich, aber ich wurde es auch vorhin gesagt, ich glaube nämlich auch, dass wenn es erstmal so einen großen Markt in Anführungszeichen dafür gibt, dass dann auch einfach bestimmte Genres, wie du auch schon gesagt hast, vielleicht auch einfach wieder eine Renaissance erleben. Also zum Beispiel rundenbasierte Taktik. Das dann eben Leute, die dann sagen, sie würden immer noch gerne ein Spielerlebnis haben und sie hätten gerne vielleicht Genres, die, wo man eben ein bisschen alles ein bisschen gemächlicher geht, wo man vielleicht auch länger überlegen kann, ohne dass man jetzt unter Zeitdruck steht. Dass dann auch vielleicht die Genres vielleicht ein bisschen größer werden. Und wir haben auch in der Diskussion schon angesprochen, es gibt heute schon diese ganzen Simulatoren wie Farming Simulator, Bus Simulator und so weiter, die nicht wirklich mechanisch anspruchsvoll sind. Die sich aber trotzdem eine sehr große Beliebtheit erfreuen. Irgendwer muss dieses Spiel ja spielen, dass ich mir auch schon vorstellen kann. Also das, es wird niemals, sage ich mal, dieses ganz große AAA-Rentnerspiel geben, aber es wird trotzdem einfach mehr in dem Sinne ein größeres Angebot dafür geben, als es vielleicht heute gibt. Ja, das stimmt. Ich meine, das ist tatsächlich so eine Sache, die ich auch glaube. Und ich glaube, das ist halt eben auch der Grund, warum ich glaube, dass sich Geschmäcker in der Hinsicht durchaus verändern, ist halt eben einfach der Fakt, dass es eben sowas wie zum Beispiel auch Farming Simulator oder sowas gibt. Dass Farming Simulator eben vom Prinzip her auch jetzt schon eine Zielgruppe anspricht, die nicht so die typische für Videospiele ist. Nämlich Familienväter Mitte 40 zum Beispiel. Und das ist natürlich schon in die Hinsicht quasi auch eine gewisse Entwicklung eben einfach dazu gibt, dass es eben einfach andere Genres gibt oder eben einfach Genres stärker werden, die vorher nicht ganz so stark waren. Ich glaube, das wird es auf jeden Fall geben. Ich glaube nicht so, wie manch einer vielleicht auch einfach denken mag, dass sich tatsächlich bestehende Genres verändern und anpassen, um eben auch, keine Ahnung, einer älteren Spielergesellschaft irgendwie zu catern, sondern ich habe das Gefühl, dass es tatsächlich eher so ist, dass Spiele so bleiben werden, wie sie sind. Dadurch, dass es nur einfach einen Markt dafür gibt, wird es einfach mehr spezifisch entwickelte Spiele geben. Und ich glaube tatsächlich auch sowas, dass wie zum Beispiel Shooter sich nicht anpassen müssen. Was ja eben so auch so eine grundlegende Frage war, die wir eben hatten. Müssen sich zum Beispiel Shooter oder irgendwelche anderen sehr schnellen Genres anpassen, damit sie eben immer noch gespielt werden können von Leuten, die nicht ganz so schnell mehr reagieren? Das glaube ich nicht. Ich glaube tatsächlich einfach, dass diese Spiele grundlegend dadurch nicht mehr so wahnsinnig interessant sind für eine ältere Spielerschaft und die diese Spiele einfach nicht mehr groß spielen werden. Ich glaube tatsächlich, dass es dann eher in die Richtung geht, dass die einfach dann auch ein bisschen anfangen, andere Spiele zu spielen im Vergleich. Und ich glaube, für mich persönlich ist es auch so, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich meine, natürlich, bei mir ist es auch relativ einfach, ich spiele nicht wahnsinnig viele Shooter und so, wie zum Beispiel normale Rollenspiele, habe ich nicht das Gefühl, dass ich da irgendwie tatsächlich Einschränkungen hätte. Zumal ich sagen muss, und das ist tatsächlich so eine Sache, die wieder ganz lustig ist, weil es wieder so ein Brückenschlag auch zu einem anderen Thema ist, es ist nämlich die ganze Sache auch mit dem Schwierigkeitsgrad. Ich bin grundlegend schon der Meinung, dadurch, dass wir eben derzeit hauptsächlich mit vielen Spielen eine ganz klare Hinwendung zum Massenmarkt sehen und da eben auch eine Vereinfachung und Verflachung der Spielprinzipien. Wir haben ja schon mal komplett über Schwierigkeitsgrade geredet, deswegen werde ich das jetzt nicht nochmal irgendwie eine ganze Diskussion darüber vom Zaun brechen, aber ich glaube, alle, die sich noch daran erinnern werden, werden ja auch wissen, was unser Fazit da war. Und ich glaube schon, dass gerade diese Verflachung und Verbreiterung vielleicht ein Stück weit auch schon dafür sorgt, dass wir uns gar nicht mehr anpassen müssen. Spiele werden eh schon einfacher, im Sinne von, dass sie eben viel eher Fehler verzeihen. Das ist zum Beispiel ein Auto-Heal in einem Shooter. In einem Half-Life damals, wenn du halt zweimal zu oft getroffen wurdest und nur noch 15 Leben hattest, wusstest du, ich bin wahrscheinlich tot, wenn ich auf den nächsten Gegner treffe, weil einmal wird er mich wohl erwischen, dann bin ich hinüber. Und wenn ich auf dem Weg kein Medipack finde, dann bin ich tot und muss nochmal neu anfangen. Wohingegen bei Call of Duty das gar nichts bedeutet. Solange du einen Kampf überlebst, bist du beim nächsten wieder komplett auf der Höhe. Und allein das ja schon sorgt dafür, dass es ein wesentlich flüssigeres Spiel und damit auch ein einfacheres Spielerlebnis ist. Es vergibt dir halt, wie gesagt, eher Fehler. Und ich glaube, dadurch haben wir eh schon jetzt einfach irgendwie eine Industrie, die sich schon eh einem, also weißt du, die mehr Fehler verzeiht und dadurch jetzt eh schon wesentlich, ja, mehr auch gespielt werden könnte jetzt schon von einer älteren Gesellschaft vielleicht auch einfach, die nicht unbedingt daran scheitert, dass sie gewisse Dinge nicht weiß oder nicht so gut ist in dem Spiel, sondern einfach eben nicht mehr mithalten kann, was zum Beispiel Reaktionszeit angeht. Ja, aber ich habe ja auch gestern schon gesagt, letztendlich glaube ich, hat dieses mehr gestreamlined ist ja auch heutzutage dann weniger, dass es mechanisch nicht mehr so anspruchsvoll ist, sondern es gibt keine vielleicht faire Rücksetzpunkte, es gibt dieses Auto-Heal und so weiter, aber letztendlich, wenn ich mir halt vorstelle, ich müsste nach jedem Encounter, also nach jedem besiegten Gegner mich wieder erst hinstellen und eine halbe Sekunde warten, bis ich healed werde, das ist ja auch kein Spielfluss, das ja macht ja auch keinen Spaß. Also ja, es geht dann zwar schon, aber so ist es auch nicht gedacht worden, das so zu spielen. Also es ist schon so gedacht, dass du wirklich in manchen Situationen das dann vielleicht hast, aber nicht nach jedem Encounter dich dann erstmal 20 Sekunden hinstellen musst. Klar, ich meine, 20 Sekunden ist ja auch übertrieben. Ich meine, Auto-Heal läuft ja im Normalfall so, nach 5 Sekunden im Cover bist du. Es kommt aufs Spiel an. Es gibt Spiele, da dauert es ein bisschen länger, klar, je nachdem, wie viel Schaden du kriegst. Aber, also ich könnte mir vorstellen, dass du kannst es dann zwar schon spielen, aber das ist dann irgendwie auch irgendwie lame, glaube ich. Ja gut, kann natürlich immer sein, dass es ein Stück weit auch einfach vielleicht ein bisschen lame ist, ja, das stimmt schon. Also, aber es ist auf jeden Fall eine interessante Frage, wie ich finde, weil, als ich das letztens zum ersten Mal gelesen habe, ich dachte, natürlich, es macht sich irgendwie noch so wirklich keine Gedanken drüber, weil es noch für uns noch super weit weg ist. Ja. Und ich glaube, niemand von uns macht sich Gedanken darüber, oh, werde ich dieses Spiel irgendwann noch spielen können oder nicht. Letztlich, wie du schon gesagt hast, die Antwort ist wahrscheinlich relativ simpel oder langweilig. Ja. Aber ich glaube, es ist interessant, dass wenn man sich mal kurz überlegt, was diese Frage eigentlich, sage ich jetzt mal, so nach sich zieht, weil ich das Gefühl habe, man denkt nicht drüber nach, warum auch. Es ist, glaube ich, auch nicht das freudigste Thema, über das man nachdenken könnte oder über seine Zukunft nachdenken. Ja, schon. Ja, keine Ahnung, das ist auf jeden Fall definitiv eine super, super spannende Frage, definitiv. Und wir müssen halt einfach abwarten. Ich meine, das, was wir jetzt sagen, ist zumindest für mich, oder das, was ich jetzt als Schlussfolgerung ziehe, ist für mich zumindest der nachvollziehbarste Weg. Aber das heißt ja nicht unbedingt, dass das wirklich die Industrie auch so geht. Wenn die Industrie das Gefühl hat, sie müssen langsamere Shooter bauen für älterne Shooter-Fans, dann werden sie es einfach tun. Ich meine, ich meine, wir haben ja schon heutzutage mit auch verschiedene Schwierigkeitsgraden und so weiter, dass man vielleicht auch, sag ich mal, einen gewissen, nicht nur, sag ich mal, Schwierigkeitsgrad im Sinne von, keine Ahnung, weniger Leben, weniger Dings, sondern einfach verschiedene Modifizierungen macht, dass Bayonetta zum Beispiel hat diesen Idiotenmodus, wo du nur mit einer Hand spielen, also Idiotenmodus in Anführungszeichen, da musstest du Bayonetta nicht mehr bewegen, sondern du musstest nur die Kombos ausführen. Was natürlich dann immer wieder die Frage öffnet, macht das überhaupt noch Spaß oder nicht, aber, sag ich mal, eine Optionalisierung von Sachen, dass man sozusagen mehr Gegebenheiten mit einbaut, könnte ich mir vielleicht vorstellen, aber ansonsten. Ja, stimmt schon. Ja, das können wir definitiv auch vorstellen. Ja, dann würde ich sagen, sind wir damit auch vorerst am Ende angekommen. Ich glaube, das Thema, dadurch, dass es halt eben noch relativ zukunftsorientiert ist, werden wir da bestimmt auch nochmal öfter drüber reden. Vielleicht, weil es dann auch irgendwann ja was wir werden in 60 Jahren nochmal eine Folge machen und dann darüber reden, hat sich das erfüllt, was wir gesagt haben oder nicht. Zum Beispiel, aber vor allem einfach auch der Grundgedanke, ich meine, das geht ja nicht um unsere Generation, wir sind ja nicht die ältesten Videos. Aber ich finde es trotzdem lustig, wenn wir in 40 Jahren so eine Folge auspacken oder so, merken, wir hatten entweder vollkommen recht oder alles ist ganz anders gelaufen, als wir gedacht haben. Nee, ich meine, ganz ehrlich, mein großer Plan ist immer noch, dass ich ganz einfach der Aussage eines amerikanischen Forschers folge, demnach wir theoretisch die erste Generation sein könnten, die noch unsterblich wird, durch großen medizinischen Fortschritt. Wenn alles ideal läuft, könnte das tatsächlich passieren. Ich renne auf jeden Fall dann in einem scheiß Cyberkörper rum mit meinem Gehirn da drin. Mir ist das pups egal, ich werde ewig alt. Ich werde auf jeden Fall die Unsterblichkeit erleben in der Hinsicht. Deswegen wird es für mich dann niemals mechanische Einschränkungen geben können bei Videospielen. Das ist zumindest mein Plan. So wird klingt das nach einem guten Plan. So wird sich das jetzt einfach hoffentlich entwickeln. Da wäre ich sehr zufrieden mit. Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, sind wir damit am Ende angekommen. Wir haben jetzt ja auch schon doch wieder relativ schnell 1,5 Stunden voll gehabt. Das ist auf jeden Fall, wie gesagt, ein Thema, das uns einfach auch ein bisschen persönlich definitiv am Herzen lag und auf das wir super viel Bock hatten. Wie man schon gemerkt hat, das ist auch sehr umfangreich. Alles, was ihr dazu zu sagen habt, knallt in unsere Richtung. Wenn euch das irgendwie wahnsinnig interessiert, dann schreibt bitte was dazu. Wir freuen uns auf jeden Fall drüber. Genau. Wir danken auch auf jeden Fall jeden, der uns viel gegeben hat zur letzten Folge, wo wir über die 20 Jahre PlayStation geredet haben. Richtig, da haben wir tatsächlich einiges an Feedback gekriegt und das werden wir wahrscheinlich in Zukunft öfter machen. Ne? Genau, also dass eigentlich der Konsens war, dass den meisten Hörern eben diese historischen Themen auch gefallen. Auch der Vorschlag, auch mal Spiele-Retrospektiven zu machen, stieß auf positive Resonanz und ich glaube, deswegen werden wir das versuchen auch in den nächsten Folgen oder in den nächsten 50 Folgen, passend zum Jubiläum, auch mal wieder öfter einzubauen, wenn sich eine Gelegenheit ergibt. Wenn ihr natürlich definitiv auch Vorschläge habt, über welche Themen ihr gerne wollt, dass wir reden, auch immer her damit. Ja. Sind wir immer offen dafür. Und wie gesagt, also Feedback ist immer gerne gesehen und zur heutigen Folge natürlich auch. Und wie gesagt, nochmal danke für die ganzen Reaktion auf unsere letzte Folge. Ja, richtig, genau. Also das war tatsächlich einiges so an Comments und in Nachrichten und allem Möglichen. Also von daher, das ist tatsächlich anscheinend sehr gut angekommen. Und wie wir auch schon letzte Woche gesagt haben, wir haben da mega viel Spaß dran. Das heißt also, uns kommt das nur entgegen, wenn wir öfter solche Themen machen. Ob in Side-Dish-Folgen oder Hauptfolge ist ja in dem Moment egal. Ja, da werden wir auf jeden Fall zusehen, dass wir das in Zukunft öfter einbauen. Und dann sind wir auch schon am Ende unserer 50. Folge angekommen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Wir haben einfach mal wieder so eine 1,5 Stunden nur durchdiskutieren und reden Folge gemacht, ohne irgendwas anderes. Das, was, warum wir eigentlich diesen Podcast gemacht haben. So dieses, nehmt ja, doch einfach auf, wie ihr normalerweise redet. Richtig, ich meine, das war ja so die Grundidee, die damals meine Freundin geliefert hat, als sie gesagt hat, wir sollen einen Podcast machen. Nehmt einfach die Gespräche auf, die ihr in der Küche einfach sowieso jeden Tag 1,5 Stunden lang habt. Zum Glück machen wir das aber nicht wirklich, weil die... Nee, ich glaube, das wäre tatsächlich doch sehr anstrengend zu hören. Aber heute war so ein bisschen in die Richtung auf jeden Fall, von einfach nur hinsetzen und über Themen reden und fertig. Das war so die Grundidee des Podcasts und das haben wir, glaube ich, heute tatsächlich relativ straight durchgesetzt. Ja, wir hören uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Da wird es dann wieder normal aussehen. Da wird es dann wieder ganz normal News und Hauptthema und dann eben Tasties auch geben. Wir hoffen, euch hat die Folge auf jeden Fall gefallen und ihr bleibt uns weiter treu und macht auf jeden Fall immer noch eine Menge Spaß und ich denke, wir werden das auch einfach die nächsten 50 Folgen durchziehen. Und ja, dann hören wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Feedback ist gern gesehen und damit sind wir dann am Ende angelangt. Mein Name ist Merlin. Mein Name ist Joe. Und ihr habt gerade Uncommon Taste Podcast gehört. Zu finden unter www.uncommontaste.de. Auf Wiederhören. Wiederhören. Melons. Ahoi, hallo und herzlich willkommen. Ich muss anfangen, habe ich doch gesagt. Ach so, ich dachte, ich fange an. Nee, ich muss anfangen. Ich habe verstanden, ich fange an, du machst die Einführung. Nee, ich muss anfangen zu erzählen. Ach so, okay, ja gut. Oder war, nee, Moment, irre ich mich gerade? Nee, ich glaube, du hast das letzte Mal angefangen. Warte kurz, ich höre kurz die andere Folge rein. Folge 50, genauso gut vorbereitet wie bei Folge 1. Oder Folge 0. Ja.